Willkommen bei der Pottwichtel-Folge von A, euren Lieblingspodcast. Wir sind der Erste, der Zweite und die Dritte. Da sind wir gendermäßig okay. Und wir nehmen jetzt heute den kleinen Pottwichtel-Folge auf. Pottwichteln sagt euch was oder nicht, Pech für euch. Und wir kriegen jetzt 10 Hinweise und müssen jemand erraten. Zweiter, du hast dich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe die Hinweise hier vor mir. Möchtest du mal kurz die Regeln vorlesen? Nö. Nö? Nö. Du liest vor, wir raten. Ja. Ja, so einfach ist es. Eine Person, die bereits verstorben ist. Ja. Okay. Oh Gott, wir sind ja nur die Pottwichtler. Das heißt also, ihr müsst uns jetzt entschuldigen, dass wir nicht jede Sekunde des Podcasts kennen. Wir sind nicht so eingespielt wie die drei. Darum entschuldigt. Gut, dann fange ich mal an mit meinem ersten Hinweis. Ich wurde am 1. Juli 1899 in Princeton, New Jersey geboren. George Clooney. Ah nee, der ist ja noch nicht tot. Entschuldigung. 1899 geboren, so alt sieht George Clooney nun wirklich noch nicht aus. Wobei, der ist verdammt alt geworden in den letzten Jahren. Ich habe neulich mal ein Bild von dem gesehen. Grau ist er geworden. Grau ist er geworden, aber ich finde, vom Gesicht her geht es noch. Aber überleg mal, der trinkt seit Jahren Kaffee. Das machen nur alte Menschen, sagen. Oder? Naja, komm. Ach komm, mach mal den zweiten Hinweis. 1899. Okay. Meine Mutter, Anna, starb im Jahre 1912. Also eine Deutsche? Auf der Nein, Titanic? Keine Deutsche. Da kann ich nachher noch was dazu sagen, aber sie starb an Scharlach. Aber nicht auf der Titanic? Nicht auf der Titanic, nein. Ah, okay. Und nachdem dann meine Mutter verstorben war, zog ich mit meinem Vater Henry 1912 nach Utah. Das war aber der dritte Hinweis jetzt. Utah. Nein, das war jetzt, gehörte beides zum zweiten Hinweis. Also meine Mutter ist gestorben und daraufhin zog ich mit meinem Vater nach Utah. Also ein Ami. Okay. Also Utah ist liegt doch in Amerika. Zu den Mormonen. Ne? Ja, und ist das nicht da, wo die immer so Fähnchen aus so Köchern ziehen müssen, um über die Straße zu gehen? Ich glaube in Utah, ist das nicht dieser Mormonenstaat? Also ich weiß nicht, ob das 1912 schon nötig war. Aber die sehen doch so aus wie Mormonen, stimmt. Wie 1912. Obwohl Mercedes hat doch schon in, sie ist doch auch 1999 oder 1899 gewesen, oder? Ja, aber ich glaube nicht, dass das schon so serienreif war. Ach so, okay. Und die waren auch nicht so flott unterwegs. Den nächsten Hinweis bitte. Ich weiß es noch nicht. Ähm, 1916 zog ich mit meinem Vater zurück nach Princeton, wo wir vorher schon einmal gewohnt haben. England. Und im gleichen, nein, in Amerika, Princeton. Ach so. Und, oh Gott. Ja, Entschuldigung. Im gleichen Jahr. Vorzeitig von der Highschool ab. Also ein Schulabbrecher. Von der Highschool ab. Ja, ja. Und durch unglückliche Umstände nahm ich an der Mexiko-Revolution teil, um anschließend mich für 3 Jahre dem belgischen Heer zu verpflichten im Ersten Weltkrieg. Belgischen Heer, ein Amerikaner, der in England wohnt. Lawrence von Arabien? Nein. Nee, nee. Wieso lebt er denn jetzt nochmal in England? Ich dachte, wir hätten... Ach, nee, nein, nein, nein. Princeton ist Princeton ist nicht... Also es gibt auch das Princeton in Amerika. Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Mach mal den vierten Hinweis. Also, nachdem ich dann aus dem Ersten Weltkrieg zurückkam... 1918? ...ging ich an die Universität von Chicago und studierte dort unter... Professor Abner Ravenwood. Und das Ganze ohne Highschool-Abschluss? Was ist das? Ravenwood, ist das nicht von Harry Potter, der? Nein. Ravenclaw. Achso. Ich weiß. Erster. Anonymität wird gewahrt. nein, aber hat in dem Fall nichts mit Harry Potter zu tun. Nee. Erster. Sag das nochmal. Ja. Es hat da in diesem Fall nichts mit Harry Potter zu tun. Erster. Okay. Ja, okay. Außerdem Harry Potter ist ja noch nicht tot, oder? Hm. Und ich kann schon mal sagen, dort unter Professor Ravenwood habe ich unter anderem Archäologie studiert. Archäologie? Hä? Der Buddler? Nein, okay. Ja, ja, die Archäologen buddeln auch. Ja, kennst du nicht den Podcast, unter anderem die Archäologie, das heißt, der Freak hat ohne Highschool-Abschluss und nachdem er aus dem Krieg heimgekehrt ist, mehr als nur ein Fach studiert. Keine Ahnung. Okay, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ich fühle mich sehr dumm gerade. Mhm. Zweiter, du bist intelligent. Mach mal weiter. Ich habe die Lösung vor mir. nach meinem Abschluss habe ich eine Lehrtätigkeit am Marshall College in Bedford, Connecticut angenommen. Also jetzt ist er sogar Lehrer, obwohl er keinen Schulabschluss hat. Super. Habe ich auch gerade gedacht. Okay. Der Charakter hat auch, oder der Mensch hat auch promoviert. Er hat nämlich einen Doktortitel gemacht. Mhm. Okay. Weiter. Während des Zweiten Weltkriegs bin ich der OSS, der Office of Strategic Services. Hä? Das ist der amerikanische Nachrichtendienst gewesen. Aha, okay. Doctor Who, nein, weiter. Okay. Nee, aber ich war zweimal verheiratet. Okay, das waren viele. George Bush? 1926 heiratete ich meine erste Frau, Deidre, die aber während eines Flugzeugabsturzes ihr Leben verloren. Aber gut, aber in meine der Zeit sind ja viele Flugzeuge abgestürzt noch, ne? Wie in den 70er Jahren. Das ist immer noch derselbe Hinweis, deswegen wollte ich den eben zu Ende bringen. Ach so, Entschuldigung. Meine zweite Frau Marion heiratete ich 1957. Da war der schon 58 Jahre, da hat er zum zweiten Mal geheiratet. Yep. Ich habe immer noch keine Ahnung. Bei welchem Hinweis sind wir jetzt? Das war Nummer 7. Sieben. Jetzt kommt 8. Noch nichts? Nein. Archäologe. Also bei Nummer 7 war unter anderem ein sehr großer Hinweis. Oh, aber ernsthaft? Warte mal, fühlt sich gerade nicht so richtig so an. okay. Mach mal weiter, 8. Zum gleichen Zeitpunkt ging ich zurück ans Marshall College, wo ich zum Dean ernannt wurde, also zum, wie heißt es nochmal im Deutschen? Professor. Der Leiter der Universität. Dekan. Zum Dekan, ja. Genau, Dean ist, glaube ich, der Dekan, ja. Du bist gut. Mach Nummer 9. Das war wahrscheinlich auch ein großer Hinweis, ne? Ja, klar. Ja, das geht. Albert Einstein bestimmt, oder Darth Vader? Also, ja. Hinweis Nummer 9. Neben meiner Tätigkeit als Archäologe habe ich nicht nur unterrichtet, sondern habe mir auch einen Namen dadurch gemacht, dass ich in der Welt rumgezogen bin und diverse Artefakte gesucht und einige davon auch gefunden habe. Hä? Also doch der Buddler. Der Podcast-Buddler kennt er doch, ne? Angegraben. Gibt's übrigens super da auch Podcast. Irgendwelche Hinweise, was der feine Herr irgendwie so ausgegraben hat? Ja, Teller, er hat einige Töpfe, sehr bedeutende Reliquien gefunden. Einige religiöse und manche okkulte. Ich könnte euch jetzt ein paar nennen, aber ich glaube, dann wird es zu einfach. Keine Dinosaurier, nein. Okay. Zumindest nicht von denen ich wüsste. War der im Neandertal? Nein, nicht, dass ich wüsste. Der Neandertaler ist auch in der Zeit gefunden worden, oder? Keine Ahnung. Bestimmt. Mach mal weiter. Okay, Nummer 10 und der letzte, ne? Das wäre jetzt der letzte, ja? Ach, das war der letzte? Achso. Nee, jetzt kommt der letzte. Die meisten Leute, selbst enge Freunde, kennen mich eigentlich nur unter meinem Spitznamen. Diesen Spitznamen habe ich mir gegeben, weil das der Name meines geliebten Hundes war. Wuschel, Wuschel. Also doch Blondie. Teddybär, oder was? Wie hieß der nochmal, der Teddy? Roosevelt, oder? Teddy Roosevelt. Nee, war das Teddy Roosevelt? Aber der wäre ja Präsident. Ja, ja, Theodore Roosevelt. Aber der war kein Archäologe, der war nur Präsident, ne? Der war Präsident, ist aber auch viel durch die Gegend gereist. Also Darth Vader war es nicht, Albert Einstein, Teddy Roosevelt war es nicht, Darth Vader war es nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weißt du, hast du eine Ahnung, Dritte? Nee, keine Ahnung. Komm, dann mach, löse okay. auf. Der Mann hieß Dr. Henry Walton Jones Jr. Hab ich ja noch Wobei nie Walton gehört. Der zweite Vorname ist. Aber die meisten haben ihn dann einfach nur mit Henry Jones angesprochen. Dr. Okay. Henry Jones. Kennst du den Dritte? Nein, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, Erster, keine Ahnung, Zweiter. Ich habe keine Ahnung. Und das soll der Podcast hier gewesen sein? Der war mir viel zu kurz. Weißt du was? Dann machen wir was anderes. Wir machen Ach. Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Da wir keine Ahnung davon hatten, wie der Podcast hieß, machen wir es einfach eine richtige Folge 8, wo uns der Zweite mal wirklich das Leben von dem erklärt. Oder, Zweiter? Also das ganze Leben wäre ein bisschen viel. Kannst du uns wenigstens erklären, wer das ist. Genau. Wie gesagt. Bevor es losgeht, am allerbesten bei dem Intro von denen ist ja dieser eine Typ, der so macht, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das höre. Fantastisch. Ja. Okay, jetzt will ich hier von Dr. Prinz Junior Darth Vader. Dr. Henry Jones Jr. Ja, genau. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer das sein soll. Naja, das ist. Wie gesagt, war ein berühmter Archäologe und Schatzsucher. Schatzsucher. Okay, erzähl mal was von ihm. Vielleicht können wir ja was davon erfahren, wer das ist. Also sagen wir mal so, ist der mal Zeppelin geflogen? Der ist auch mal Zeppelin geflogen, ja. Ich dachte jetzt einfach nur mal eine Folge, die wir jetzt von Ach kennen. Ich sag mal so, ich kann ja nachher mal ein bisschen spezifischer auf eine Schatzsuche speziell eingehen. Aber im Groben und Ganzen ist das ein Mensch, der halt wirklich unheimlich viel erlebt hat in seinem Leben. Wie gesagt, 1899 geboren, hat er halt schon in frühen Jahren ist er ziemlich durch die Welt um die Welt gekommen, denn von 1908 bis 1910 ist er nämlich mit seinem Vater und seiner Mutter um die Welt gereist. Sein Vater war nämlich auch ein Wissenschaftler, ein Historiker und Archäologe. Und hieß der auch Henry? Der hieß auch Henry. Oh! Deswegen ja Junior. Ja, er hätte auch Opa sein können. Henry Jones Senior und Henry Jones Junior. Okay. Und er wurde halt auch für eine zwei Jahre lange quasi Welttournee an Schulen und Universitäten eingeladen, dass er dort dann halt Lesungen hält. Und also Der Vater. Und hat dann seine Familie mitgeschleppt quasi. Genau, und auf diese Art und Weise ist halt der junge Henry auch schon in diesem jungen Alter ziemlich durch die Gegend gekommen und hat dann auch, sage ich mal, durchaus einige bedeutende Personen und Ereignisse in der Geschichte mitgemacht. So hat er zum Beispiel in Ägypten einen Thomas Edward Lawrence kennengelernt. Ah, war ich doch gerade gar nicht so weit weg. Das war doch Lawrence von Arabien. Ja, ja, eben. Ne? Thomas Edward Lawrence war Lawrence von Arabien. Der ist doch immer mit dem Motorrad immer durchgefahren, ne? Fahrrad. Im Kino, im Film hat er denn ein Motorrad gehabt, oder? Ich habe hier irgendwas vom Fahrrad gelesen. Müssten wir mal den Hoxilla-Podcast fragen, weil die haben mal eine Sendung drüber. Wer zur Hölle ist Lawrence von Arabien? Muss ich, also, oh Gott, muss oh Gott. Ich mich jetzt sehr dumm fühlen? Ja. Oh Gott. Oh. Also ich muss gestehen, ich kenne auch nur den Film, aber von daher, Peter Und welcher O'Toole. Film ist das? Weißt, Lawrence von Arabien. Könnt ihr mich mal eben aufklären über Lawrence von Arabien? Oh. Oh Gott. Lawrence von Arabien, also war einmal halt ein englischer Offizier, ne? Englischer Offizier in Ägypten. Aha. Der halt dort engere Bekanntschaften auch mit dem lokalen Führung ja, da das ist doch eigentlich der, der die Osmanen überredet hat mit dem Krieg gegen, war das schon die Nazis? Oder? Nein, gegen die Deutsch-Österreicher zu kämpfen. Genau. Weil die waren ja damals auch von den Österreichern und sowas Kolonien und sowas da unten. Und die sollten dann gegen die Herren dann ankämpfen. Und er hat sie im Endeffekt verarscht. Also zumindest die Regierung hat sie dann nachträglich verarscht. Und deswegen sehen die Iran, Irak auch so gerade aus, weil das hinterher danach einfach mit Lineal gezogen, da ist eine Grenze. Und wenn man darüber genauer was hören möchte, sollte man nicht mir, den Ersten hier zuhören, sondern D-Radio Nova History oder Vrindt hören, weil da wo werden immer wieder das erklärt. Übrigens in letzter Zeit meisten, sehr, sehr oft. Ja, und die meisten werden halt die doch sehr berühmte Verfilmung mit dem Titel auch Lawrence von Arabien kennen, wo Peter O'Toole mitspielt. Okay, ich kenne den Film nicht. Also gut, den Film kann aber ich dir mal empfehlen. Der ist wirklich gut. Okay. Lange, lang, aber gut. Okay. Also es ist kein Actionfilm. Okay, also unser... aber der war ja ein also ganzes Stück älter. Der Lawrence von Arabien ist ja 1888 geboren, ne? Ja, ja, der war dann halt damals schon ein junger Mann, als Henry ihn kennengelernt hat. Okay, aber es sind jetzt auch nur 10 Jahre, oder? 11. Er hat übrigens gesagt, eine Bug Sapri SS-100 gefahren. Lawrence von Arabien jetzt. Mhm. Okay. Wikipedia sei Dank. Ist damit 1935 verunglückt. Na ja, gut. Ist da drauf gestorben, deswegen. Okay. Naja, und auf jeden Fall in diesem Zusammenhang war nämlich der junge Henry auch dabei, als Howard Carter im Tal der Könige das berühmte Grab geöffnete. Ernsthaft? Das ist natürlich, der war live dabei, während Tutanchamun ausgegraben wurde quasi. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob er auch drin war in der Grabkammer, aber er war beiwohnend auf der Ausgrabungsstätte, ja. Ah, das ist natürlich sehr geil. Da bin ich ja wirklich sehr neidisch, ne? Also das hätte ich ja gerne, da wäre ich ja gerne dabei gewesen. War einer von euch schon mal da? Nein. Im Tal der Könige? Nee. Mhm. Also ich bin generell noch nie in Ägypten gewesen, wobei ich würde schon auch... Ist das nicht ein bisschen warm da? Also, fast wie im Sommer hier jetzt, oder? Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen ätzend warm und das ist wahrscheinlich wirklich kein Spaß nach Ägypten. Aber ich weiß nicht, so das Tal der Könige mal angucken, da hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Aber das ist genauso, wie wir letztens ja in unserem Podcast drüber gesprochen haben, mit Fotos machen, wie man Fotos auf Visitenkarten beziehungsweise wie man auf schönen Fotos hat und wie die in Wirklichkeit aussehen. Wenn man ein bisschen weiter von den Pyramiden weggeht, die sitzen ja fast mitten in der Stadt. Ja, ja, das täuft häufig auf den Bildern. Da muss man so fotografieren, damit man kein Haus auf der Rückseite fotografiert. Ach, echt kriegt. Krass, ja. Das hätte ich jetzt auch muss man Bilder nicht gucken, googeln und dann von oben oder so. Ey, das ist die darum, Google weil Earth ja, oder sowas, man kann es gut. Darum, die, ja, die genau. Pyramiden waren ja auch früher richtig glatt und sowas. Und die haben ja die Steine von den Pyramiden geklaut, um ihre Häuser zu bauen. Und darum sind die auch relativ nah. Ja, die sind nah. Jetzt mehr stufenförmig. Okay. Ja. Und deswegen sind die relativ nah da dran, weil die wollten die Steine natürlich auch nicht so weit wegtragen. Und deswegen ist die Stadt immer wieder weiter, Kairo immer weiter daran gewandert. Okay, machen wir weiter. Ja, wie gesagt, also in dieser Zeit hat er halt einige, also Lawrence von Arabien kennengelernt. Er hat auch Teddy Roosevelt getroffen. Hm. Waren wir auch gerade nicht weit weg. Ja. dann auf der Reise Richtung Frankreich und Paris lernte er auch Pablo Picasso kennen. Boah. Da findet er Hallo. Hallo? Es ist okay. Doch Doctor Who, oder? Der hat ja auch immer alle kennengelernt. Der kennt. Okay, weiter. Okay. Entschuldigung. Geh doch zum Hukas. Das ist so wichtig, was ich hier stehen habe. Schöne Grüße am Raphael. Übrigens, der Hukas, beziehungsweise Raphael ist einer der Pottwichtel-Organisatoren hier. Mhm. Danke fürs Pottwichteln organisieren. Ja. Schöne danke. Grüße. Wie gesagt, in Florenz lernte er dann Giacomo Puccini kennen, den berühmten Komponisten. Hat er damals schon Facebook gehabt und konnte sich mit den allen austauschen. Ja, sozusagen. So, auf der Reise durch Russland lernte er Leo Tolstoi kennen und ist mit ihm ein bisschen gewandert. Gewandert. Also er jetzt oder sein Vater? Also nein, er. Er selber, okay. Ja, er ist ja quasi mitgereist. Ja, und, aber... Der Vater, es war halt die Reise des Vaters, aber auf dieser Reise hat er dann halt die ganzen Leute dann dort kennengelernt. Also sozusagen gucken, der Junge. Das ist. Mhm. Ja, wir reden immer noch, da ist er ja, keine Ahnung, wie alt ist er da? 13, 14. Ups. Mhm. Ja. Dann waren sie in China, aber sage ich mal, da kenne ich jetzt die Leute nicht so sehr. Naja, und 1912 kam es dann halt dazu, dass seine Mutter an Scharlach gestorben ist. Wo sie die her hat, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur eins, dass er und seine Mutter Kurz vorher von der Titanic runtergegangen sind, oder? Nein, sie waren auf der Titanic, als sie umkam. Wobei ich jetzt gerade. Es war nicht seine Mutter, es war seine Miss Seymour. Das war seine quasi Lehrerin, die immer mitgereistet ist. Mit der war er halt auf der Titanic und auch als sie untergegangen und sie sind gerade eben so entkommen. Aber und danach Jahr, ist sie an Scharlach gestorben. Im selben Jahr dann halt nicht mit Sima, sondern aber im selben Jahr ist seine Mutter dann an Scharlach gestorben. Also hat er eine Flöte bei gehabt. Okay. Nein? Schon gut. Man weiß es nicht. Voll. Naja, wie gesagt, und dann ist er halt mit seinem Vater nach Utah gezogen. Und beide kamen mit dem Verlust der Mutter nicht so wirklich klar. Ich glaube, spätestens dann wäre ich zu Hause geblieben, hätte mich angekettet, ich gehe hier keinen Zentimeter mehr weg. Ja gut, sein Vater hat sich halt seine Recherchen und Historie vergraben und die beiden haben dann zeitweise kaum miteinander geredet. Und dann kam es halt auch halt so, dass er halt dann häufig immer ausgebüxt ist. Wie alt war er da jetzt? Die Geschichte auch. Wir reden jetzt hier über eine Zeit. Ein wirklich schöner Begriff. Ausgebüxt. So 1912 bis 1914. Ist halt auch ein Wort außer Betrieb. Okay. 1912, aber Henry hat dann halt selber dann halt auch angefangen, sich selber für Artefakte und Historie zu interessieren. Mhm. Er hat zum Beispiel 1912 während des Ausflugs mit den Pfadfindern ein paar Leute entdeckt, die ein Artefakt klauen wollten und hat versucht, die da aufzuhalten. Aber hat nicht geklappt. Ein Detektiv. Und was für Artefakte sollen das gewesen sein, die klauen wollten? Das Kreuz von Coronado. Kreuz von... Okay, wie alt? Im Alter von 14, 15, 16? Da war er 13, okay. Im Alter von 13 wollte irgendjemand das Kreuz von Coronado klauen und dann hat er gesagt, du. Also das war einer von den TKKGs, oder? Das war... Ja, nicht ganz. Aber seiner Meinung nach gehörte das Kreuz halt in ein Museum und nicht in irgendwie in privater Hand. Hat aber wohl nicht ganz so geklappt. Hat er auf die Fresse gekriegt und dann sind die mit dem Kreuz ausgebüxt oder was? Ach, Naja, auf jeden Fall hat er dann noch einige, ich bringe mal hier ein paar Sachen nach vorne, weil der junge Mann hat da wirklich unheimlich viel erlebt. Interessant ist halt, als er dann, Moment, muss ich gerade mal gucken, wann war das nochmal? Warte mal, ich habe doch hier, ach, jetzt habe ich doch hier. Wann war das? 1916, genau. Wie gesagt, das ist noch interessant. 1916 war es halt so, dass er während, eigentlich, ich habe ja gesagt, dass er die Schule abgebrochen hat, was nicht ganz freiwillig war, weil während des Spring Breaks, also während der Ferien. Also Spring Break ist doch das in Amerika mit den nackten Brüsten und sowas, oder? Ja, oh, erst ich wusste, dass das jetzt kommt. Ist doch wahr. Weiß ich nicht, habe ich es noch nie gesehen. Es gibt doch genug RTL 2 Dokumentationen darüber. Aha, Dokumentation nennt sich das. Okay. Naja. Also ein interessanter Punkt ist auf jeden Fall noch, halt, während dieser Ferien war halt in New Mexico und ist dann so von einer mexikanischen Bande gefangen genommen worden. Gott. Da war er so ja, und nee, aber wie sich raufstellte, der Anführer der Bande hat ihn dann quasi verschont und dann hat sich Henry auch dann der Bande angeschlossen, weil das eigentlich Freiheitskämpfer waren. Und dieser Anführer war Pancho Villa. Mit 17, Pancho. Oh Gott. Hat er sich Pancho Villa angeschlossen. Was hatte der studiert? Oder was will der dann studieren? Geschichte und Archäologie. Er hat später Archäologie studiert, vor allem. Der hat ja alles miterlebt, da braucht er das ja nicht mehr studieren. er hat sehr viel miterlebt, ja. Noch Gegenwart gewesen, ne? Der ist ja nun nicht durch die Zeit gewesen. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall hat er dann halt in dem mexikanischen, in der mexikanischen Revolution dann auf Seite von Pancho Villa gekämpft. Okay. Und noch bevor er überhaupt wieder nach Hause gekommen ist, dadurch, dass er auch einen belgischen Freund dort gefunden hat, hatten sie sich halt, und dann ist halt der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und dann haben sich beide halt dann auf den Weg gemacht nach Europa über einige Umwege und haben sich dann später dem, wenn ich das richtig erinnere, der belgischen Armee angeschlossen. Mhm. Und haben dort dann im Ersten Weltkrieg gekämpft. Und waren auch Teil des Kampfes um Somme. Da waren sie beide in den Schützengräben. Was ja auch durchaus ein... Und sind auch in Kriegsgefangenschaft geraten. Hm. Ich bringe das mal wieder so ein bisschen nach vor. Dann hat er auch noch einige andere Persönlichkeiten später kennengelernt. Mata Hari hat er einmal kennengelernt. Okay, also der muss eine ganze Menge rumgereist sein, oder? Ja, also das kann man wirklich mit Fug und Recht sagen. Das überspringen wir mal. Dann ist er wieder nach Afrika gereist und hat dort auch, glaube ich, immer noch in der belgischen oder dann in der britischen Armee sich verpflichtet und hat dort auch wieder gekämpft. Meinst du, das geht eigentlich heute, dass man sich verpflichtet, da mal in dem Land, in dem Land? Ich glaube, man kann sich da noch... Keine Ahnung, aber ich denke mal, wenn du das Ersten Weltkrieg, haben die nicht groß nachgefragt, wenn du dich bereit erklärt hast zu kämpfen. Mhm. Okay. Naja, auf jeden Fall hat er auf dieser Reise in Afrika dann auch Dr. Schweitzer kennengelernt. Okay. Mhm. Ja, also wie gesagt, der junge Mann hat... viel erlebt. So, ich springe jetzt mal so ein bisschen nach vorne. Wie viele Sprachen hat der gesprochen? Wahrscheinlich schon ein paar. Also gerade als Historiker wurde er vor allem auch viele ältere Sprachen kennengelernt. Altgriechisch zum Beispiel, ja, vielleicht. Altgriechisch auf jeden Fall, denke ich mal. Latein, fließend. Da wird er wahrscheinlich nicht drum herum gekommen sein, ja. Englisch. Dann hat er noch... Gut, ich lasse es. So, aber dann springe ich mal ein bisschen weiter nach vorne. So. Wie gesagt, er hat halt viel rumgereist und dann hat er auch einige Ausgrabungen gemacht unter anderem ist er dann halt auch, hat er, sag ich mal, manchmal war es auch so nicht ganz rechtens, wie er dann die Sachen ergattert hat. Also viele haben ihm auch Grabräuberei vorgeworfen. Und er hat wohl auch dann in Hongkong wohl für so ein so ein Gangster auch Artefakte besorgt, in Austausch gegen ein anderes Artefakt. Wobei, wenn ich das hier richtig gelesen habe, hat er dann auch, also der Gangster hat ihn dann auch hintergangen und auf der Flucht sind sie dann auch in Tibet gelandet. Tibet. Was allerdings dann auch den Vorteil hatte oder die Folge hatte, dort in Tibet hat er dann die heiligen drei Sankara-Steine gefunden. Wobei er, glaube ich, nur den einen davon hat retten können. Den er dann zurück in das Dorf gebracht hat. Und was machen die, was sind die heiligen drei Sankara-Steine? Sankara-Steine. Ja, von mir aus auch so. Ja, das sind drei heilige Steine, die dort von den Leuten verehrt wurden und die angeblich magische Kräfte haben. Und zumindest ist gesagt worden, dass dieses Dorf, aus dem der Stein am Anfang geraubt wurde, nachdem der Stein weg war, halt, dass es nur noch Dürre gab und alles wurde schlecht. Ah, okay. Mhm. Okay, da ist also unser Henry Maske. Junior für verantwortlich. Weil er die geklaut hat. Obwohl nein, er hat die ja wiedergefunden. Die wurden geklaut. Ach so, okay. Und er hat die wiedergefunden. Mhm, ja, aber ich sag nur, diese Steine halt, ob man das jetzt glaubt oder nicht, dass die heilig sind oder Zauberwirkung haben, ist das die eine Sache. Aber auf jeden Fall waren die Leute davon überzeugt. Und zumindest hieß es dann, jetzt dann, wo die Steine wiedergefunden wurden, wurde alles besser. Ja. Davon gehe ich aus. Also sind das eigentlich Globulis? Ja. Ja. Genau, das war, ich muss mal gerade gucken, dass ich nicht hier zu sehr durcheinander springe. Das mit den heiligen drei Sankara-Steinen war schon in den 30er Jahren. Ah, okay. Also in den 1930ern. Vielleicht noch ein interessanter Fakt. Seine spätere Frau Marion hat er in den 20ern kennengelernt. Nämlich dieser Professor, unter dem er gelernt hat, Abner Ravenwood, das war der Vater von Marion. Ah, okay. Und der war aber auch nicht begeistert, dass die beiden eine Beziehung eingegangen haben, auch weil Marion noch ziemlich jung war im Verhältnis. Und deswegen haben die beiden sich, also Henry und Abner Ravenwood, sich dann auch recht entfremdet. Aber er hat dann Marion später nochmal wieder getroffen, aber das kann ich dann nachher auch mal erzählen. Achso, die erste Frau ist dann nicht gestorben, sondern die haben die scheiden lassen. Nein. Da war er schon einmal verheiratet gewesen und da war die schon tot. Achso. Wie gesagt, die erste Frau ist, was hatte ich geschrieben? 1926 gestorben beim einem Flugzeugabsturz. Das muss so, ich glaube, kurz davor oder kurz danach, bevor Marion kennengelernt hat, gewesen sein. Okay. Naja, auf jeden Fall, alles durchzugehen. Ich habe jetzt auch einige Sachen weggelassen. Zum Beispiel, er war mal Zimmergenosse von Elliot Ness. Aber im Großen und Ganzen. Schon gut. Er hat dann halt viele Artefakte, eben war die Frage, welche Artefakte hat er gefunden. Also, wie gesagt, die heiligen drei Sankara-Steine hat er gefunden. Er hat den Stab des Moses gefunden. Er hat die Bundeslade gefunden. Bundeslade? Und weißt du, wo die heute steht? Im Hoxilla-Podcast. Bundeslade. Ich finde die Bundeslade ja irgendwie total genial. Ja, ist Iron Habit, also der Kultgegenstand von Volke Israel. Ne? Wisst ihr eigentlich, dass die, das wird ja sogar in der Bibel beschrieben, wie die aussieht. Ne? Also die wird ja immer oft gesagt, die wird so oder so, ne? Wie Sachen nachgeführt. In der Bibel steht ja drin, dass die machen das jetzt in Ellen und sowas, aber umgerechnet 130 Zentimeter mal 80 mal 80 aus Akazienholz mit goldenen Ringen und mit zwei Tragbalken. Und darauf sind zwei, wie heißen die, Cherubinen? Cherubine. Ja, mit gestutzten Flügeln, damit sie nicht wegfliegen können, aber ja. Da gibt es jetzt also 100 Millionen Kisten, die genau so aussehen, ja? Bestimmt. Weil sie so minutiös beschrieben wurde. Mhm. Okay. Die heilige Lage. Ja, und eine ist dann immer im Hoxilla-Podcast zu finden. Mhm. Ja, die habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwie auf einer Abbildung gesehen, glaube ich. Ja. Okay. Bundeslade. Okay, die hat er gefunden. Das Kreuz von Coronado, das er damals dabei mit was war es, 12 gefunden hat. Was er ja nicht verhindern konnte, dass das weggekommen ist, das hat er später auch wieder gefunden. Ah, na Gott sei Dank, hat er sich wieder reingewaschen, die Schmach. Ja, sozusagen. Dann hat er später mit seinem Vater auch den Heiligen Gral gefunden, weil er ihn nicht zurückbringen konnte. Okay, und er ist sich sicher, dass das der Heilige Gral gewesen ist, den er da gefunden hat? Ziemlich sicher. Ganz sicher. Okay. Ja, Mensch. Soll nicht okay. im Heiligen Gral der Stein der Weisen produziert worden sein auch? Im Heiligen Gral der Stein der Weisen? Jetzt bist du wieder bei Harry Potter. Nee, ich glaube nicht. Eigentlich ist der Heilige Gral ja die Schüssel, wo das Blut von Jesus aufgefangen worden ist. Ja, genau. Ja. Aber dadurch konnte man dann im Heiligen Gral, konnte man dann auch den Stein der Weisen, der Stein der herstellen. Mhm. Ja, wobei der Stein der Weisen ja mehrere Bedeutungen hat. Also es gibt ja auch, Da Vinci hat ja den auch, glaube ich, mal versucht zu herzustellen. Und da ging es aber mehr darum, weil dass man mit dem Stein der Weisen Gold herstellen konnte. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, ob er den Stein der Weisen mal gefunden hat, aber er hat die versunkene Stadt Atlantis gefunden. Okay. Da gibt es doch jetzt einen Film, ne? Der kommt doch dieses Jahr im Kino, oder? Über Atlantis? Aquaman. Aquaman. Aus den DC-Comics. Ah. Hm. Okay. Naja. Wie gesagt, er hat dann immer mal wieder unterrichtet, dann hat er so mal wieder ein paar Artefakte gefunden oder gesucht. Wie gesagt, und also ist er jedes Mal in den Semesterferien losgezogen? Wahrscheinlich nicht nur in den Semesterferien, aber ja. Ich würde sagen, vielleicht hat er auch das ein oder andere Sabbatjahr genommen. Das fand ich eine absolute Unverschämtheit. Das habe ich nicht gelernt, dass Professoren. Ach nee, warte mal, ist er jetzt schon Professor? Ja. Oder ist er das noch nicht? Ja, genau. Also wenn er Atlantis gefunden hat, will ich doch hoffen, dass er mindestens Professor ist. Auf jeden Fall fand ich das total krass. Die dürfen irgendwie alle 5 Jahre dürfen die irgendwie so ein Forschungssemester beantragen. Und dann dürfen die einfach ein halbes Jahr lang quasi irgendwie freimachen und ihrer Forschung nachgehen. Bezahlt oder unbezahlt? Bezahlt. Ja, ich meine bezahlt. Ja, wahrscheinlich nicht voll. Ja, aber eine Sache darfst du nicht vergessen. An den Universitäten, das Lehren ist eigentlich gar nicht die Hauptarbeit für die Professoren. Nee, sondern das Lehren ist eigentlich die Nebentätigkeit neben der Forschung, zu der die verpflichtet sind. Stimmt. Und dadurch wird die Forschung dann finanziert. Naja. Mhm. Ich habe nur so ein bisschen, also ich habe das mal beobachtet, sage ich jetzt mal so in meinem eigenen Studienumkreis, gab es mal einen Professor, der das gemacht hat. Und ich schwöre euch, der hat ein halbes Jahr auf der faulen Haut gelegen. Garantiert. Wenn man's kann. Der hat nichts anderes gemacht in der Zeit. Der hat die tollsten Pläne gehabt, uns auch von allen tollen Plänen erzählt und nichts davon umgesetzt. Und deswegen, okay. Ist ja schön, dass er wenigstens in so einer Zeit dann Atlantis findet. Aber du Dritte, hast ja noch das Alter, du kannst ja noch Professor werden. Professorin. Ja, ich könnte noch Professorin werden, ne? Ja, hau mal rein. Ist ja nie zu spät, ne? Ist ja nie zu spät. Ja. Neue Idee. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, warte, ich fange morgen an. Frag einfach mal nach, die brauchen bestimmt noch jemanden. Genau. Ja, erzähl mal weiter hier. Ja, hallo, ich kann das jetzt ein bisschen zusammenfassen. Also, er hat halt die verlorene Stadt Eldorado auch noch gefunden später und die Stadt Arkator. Und hat er einen Satellit gehabt und hat überall geguckt oder was? Das war damals noch die Zeit erster, wo man da zu Fuß hin ist, wenn man was gesucht hat. Mhm. Da muss der aber eigentlich ständig unterwegs gewesen sein. Wenn ich höre, der war da, ja. Der war in Russland, der war in Afrika, der war da, der war in Mexiko, der war in Südamerika. Das dauert doch Jahre, da überall hinzufahren und laufen und reiten. Wir reden auch hier über Jahre. Auf jeden Fall, während der Eldorado gesucht hat, hat er auch seine alte Liebe Marion Ravenwood wieder getroffen, die Tochter hier von seinem alten Professor. Die zufälligerweise irgendwo in der Kneipe arbeitet, oder? Nee, die wurde von den Sowjets entführt und die hat er dabei gefunden. Okay. Also es ist auch ein Artefakt, was er gefunden hat quasi. Ein süßes Artefakt, aber. Ja. Ich sag mal so, die Beziehung von den beiden ist immer eh so ein Auf und Ab gewesen, weil damals sie hat ihm auch damals auch geholfen, als er die Bundeslade gefunden hat. Und eigentlich wollten die damals schon heiraten, aber ich glaube, es war eine Woche vor der Hochzeit, hat er kalte Füße gekriegt und ist abgehauen. Oh, ein Schisser auch noch. Eins gehustet, ey. Ja, genau, er findet Atlantis und die Bundeslade und irgendwelche komischen, Kreuze von irgendwas. Und das irgendwelche Kreuz von Coronado. Irgendwelche komischen Blöcke oder was das waren. Nee, wie hießen die drei Dinger? Die drei heiligen Sankara-Steine. Ach ja, Steine, nicht Blöcke. Ja, gut. Und dann hat er Schiss, oder was? Also das ist doch einer. Ja, da sieht man mal, was die richtige Herausforderung im Leben ist, ne? Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, das war dann 1957, also da war er dann schon deutlich älter. Also 58, um genau zu sein. Ja. Dort haben sie sich halt dann wieder... Kurz vor der 60 war der dann schon. Ja, da haben sie sich auf jeden Fall wieder getroffen auf der Suche nach Eldorado. Und dann, als sie dann wieder zurückfahren, haben sie dann aber auch wirklich geheiratet. Ja. Die beiden ganz haben auch einen alten Sohn. Mann geheiratet, ne? Ja, die ist ja, dann auch nicht auch mehr 15 gewesen. Ja gut, aber wenn er jetzt 60 ist, wie viele Jahre war sie jünger? Wenn sie dann jetzt noch ein Kind kriegen? Biologisch TikTok? Fairerweise muss man dazu sagen, das Kind stammt noch aus ihrer ersten Begegnung, nur er wusste nichts davon. Sie hat das Kind dann selber alleine großgezogen. Auch noch ein Fremdgehen. Ja, er wusste halt nicht, dass sie schwanger war, als er sie vor dem Altar hat stehen lassen. Ja, dann, sonst wäre er natürlich nicht gegangen. Nein. Ist ja ein anständiger Kerl. Also das glaube ich schon, dann wäre er nicht gegangen. Nee, aber, auf gar keinen Fall. So hat er halt auch, aber auch erst fast 60 überhaupt davon erfahren, dass er einen Sohn hat. Ja, okay. Also gut, er braucht ja nicht mehr Windeln wechseln. Henry Junior Junior. Aber die beiden haben dann später auch noch andere Kinder gekriegt, weil ich weiß zumindest noch, dass er eine Tochter hat. Ah, okay. Warte mal, wie alt war sie? Also wie viele Jahre jünger ist sie als er? Einiges. Muss ja einiges sein. Müsste ich nachgucken, aber ich meine so knapp 10 Jahre. Ja, gut. Ja, gut, aber war sie dann auch schon 50? Ja, das stimmt. Ja, sie war knapp 50, er war knapp 60. Mit 50 noch ein Kind zu kriegen? Ja, gut, ist nicht unmöglich. Ja, heute. Aber wir reden hier von vor 100 Jahren, vor 70 Jahren. Da ist man mit 60 gestorben. Ach, so ein Schwachsinn. Wenn man gesund war, ist man auch damals nicht schon mit 60 gestorben. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt nur mal grob überschlagen, das doch recht ereignisreiche Leben des Dr. Henry Jones Jr. Okay. Also was ich jetzt noch euch dann erzählen könnte, also wie gesagt, ihr merkt das schon, also wenn ich jetzt alles im Detail erklären wollte, dann sind wir morgen früh noch hier. Nee, das bitte nicht. Ich will jetzt, bin auch echt gespannt auf den geilen Part jetzt. Ja. Okay, also weil die Geschichte, wie er die Bundeslade gefunden hat, die ist eigentlich recht interessant. Okay. Ja, aber also so Dinge hat man doch bestimmt verfilmt, oder? Das wurde auch verfilmt, ja. Ah. Das wurde hätte ich verfilmt. Mal ich habe aber, glaube ich, noch nie so einen Film geguckt. Das weiß ich nicht, ob du den geguckt hast. Auf jeden Fall wurde der Film 1981 veröffentlicht. Oh, da hätte ich schon im Kino gehen können. Da hättest du schon ins Kino gehen können, ja. Ich nicht, ich bin da gerade erst geboren worden. Ja, ich bin ja auch ein alter Mann. Du bist ein alter Mann, ja, genau. Und der Küken, die dritte, naja, gut. Ja, ich hatte da noch 5 Jahre Zeit, sag ich mal, ne? Bis zur Geburt. Deine Eltern waren bestimmt im Kino. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Die hätten bestimmt schon gewusst, wer das ist. Das mag sein, aber darf ich jetzt die Geschichte von der Bundeslade erstmal erfahren? Ja. Okay. Also, das Ganze trug sich 1936 zu. Und mit 37, da war er dann 37, okay. Da war er 37, genau. Also er kam eigentlich gerade erst von einer Reise nach Peru zurück, wo er eigentlich so ein goldenes Idol hat finden wollen. Das wurde ihm aber von einem Rivalen abgejagt im letzten Moment. Einem Franzosen namens Belloc. Was ist das denn geil? Okay. Aber wir reden von einem Franzosen namens Belloc? Belloc. Belloc. Ja gut, ist jetzt auch kein französischer. Belloc? Belloc. Belloc. Belloc. Belloc. Ist das ein französischer Name? Überlege ich jetzt gerade. Belloc. Egal, Belloc. Muss ja auch nicht. Ein Franzose namens Belloc hat ihm das abgejagt. Wann war das jetzt? 39? 36. 36. Also war jetzt schon zur Nazi-Zeit, okay. Mhm. Da will ich einfach nur mal wissen, ungefähr wo wir sind. Mhm. Ja, ja. Aber vorm Krieg. Mhm. Ja, auf jeden Fall, er kam dann, war gerade wieder zurück und hat wieder seine Lehrtätigkeit aufgenommen, hatte eigentlich schon Pläne gemacht, wie er vielleicht an das Idol nochmal rankommen könnte, weil das muss ja auch irgendwo verkauft werden. Und dann wurde er angesprochen, beziehungsweise seine Universität, und zwar von der Regierung, die nämlich ein Kommuniqué der Deutschen abgefangen hatte. Wie gesagt, die hatten sich damals schon eher von gegenseitig so ein bisschen beobachtet. Hm. Und es war ja auch wirklich bekannt, auch in den entsprechenden Kreisen, dass Hitler ja auch wirklich viel nach diesen okkulten Artefakten gesucht hat. Er war ja da durchaus sehr angetan von. Und sie sind vor allem zu ihm gekommen, weil in dem Kommuniqué wurde auch von der Name Abner Ravenwood, also sein alter Mentor, erwähnt. Also ich kenne ja einen lustigen Film, hier, wie heißt der, Hellboy, wo die auch mit ganzen Nazis und sowas die ganzen okkulten Sachen nachsuchen wollten, ne? Genau, nur dass das Okkulte in dem Fall halt wirklich Hellboy Realität war. Hellboy, ja. Realität, Hellboy. Okay. Im Film. Ja, im Film. Alles Filme. Wie gesagt, und die Regierungstypen da, die wussten eigentlich noch gar nicht so wirklich damit anzufangen, mit der Nachricht nicht. Da war halt von der Stadt Tanis die Rede und vom Stab des Ra. Aber wie gesagt, das war dann für die beiden Historiker, also für Henry und hier seinen Bekannten, den damaligen Dekan, Marcus Brody, die wussten halt sofort, was dann damit gemeint ist, nämlich halt in der Stadt Tanis, wie die beiden dann erklärten, ist halt ein mögliches Versteck der Bundeslade. Und dann sind die halt davon ausgegangen, ja, dann werden die Nazis wahrscheinlich dann hinter der Bundeslade her sein. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber es heißt halt, dass eine Armee, die Lade vor sich herträgt, unbesiegbar ist, was natürlich dann klar ist, warum Hitler so viel Interesse dran hat. Okay. Okay, nur dass ich es richtig verstehe. Also der Spinner Hitler hat jetzt irgendwie Leute beauftragt, quasi diese Bundeslade irgendwie zu finden, oder hat da irgendwie war auf der Suche danach, und ein Austausch, ein Gespräch darüber haben die abgehört oder was? Und das ist denen dann zugetragen worden. Genau, dass sie Hinweise darauf haben. Ja, was ist denn ein Kommuniqué? Also ein Telegramm. Ein Telegramm, ja? Okay. Ein ausführlicheres Telegramm, ja. Ah, okay. Und das haben die abgefangen, und da stand drin, hier möglicherweise Bundeslade da, in ein bisschen verpackt. Ja, halt, nee, die haben nicht von der Bundeslade geredet, aber von der Stadt Tanis und dem Stab des Reh und halt von Abner Ravenwood. Und so sind die halt dann auch alles auf der Jones. Und dann haben die darauf geschlossen. Oh, ich habe mir ins Mikro gefasst. Okay. Auf jeden Fall können die beiden dann auch überredet werden, dass dann Dr. Jones sich auf die Suche nach der Lade machen soll, frei nach dem Motto, finden Sie die Lade, bevor es die Nazis tun. Von wem hat er den Auftrag gekriegt? Geiler Auftrag. Von der Regierung, von der US-amerikanischen Regierung. Auch cool, ne? Ich meine, hallo, du kriegst dann von dem... rotes Telefon. Ja, hallo, hier hast du Geld, hier, ich schmeiß dir Geld hin, jetzt besorgen wir uns die Bundeslade. Cool. Jeden Fall. Was er halt auch schon wusste, halt dieser Stab des Reh, der hatte halt ein Kopfstück. Und er wusste noch, dass dieses Kopfstück, das ist ein rundes Bronzemedaillon mit einem Kristall in der Mitte, mit einem Stein, dass Ebner Ravenwood das wohl hatte. Und seine Vermutung war auch, dass die Nazis deswegen seinen Namen erwähnen, weil die auch wussten, dass Ebner Ravenwood dieses Medaillon hat. Auf jeden Fall macht er sich dann auf den Weg. Der letzte Ort, von dem man wusste, dass Ebner da ist, war Nepal. Wo er sich dann auch auf den Weg macht und dort aber nur noch erfährt, dass Ebner bereits tot ist und Marion dort mehr oder weniger festhängt. Und Marion hat auch das Medaillon. Und dann gibt es halt wieder, alle die Nazis sind auch da und wollen ihr das Medaillon abnehmen und dann kommt es dann halt auf, kam es wohl auch dann wohl zu einem Handgemenge, aber sie sind dann wohl auch entkommen mit dem Medaillon. Okay, also Henry, Marion und das Medaillon und der Dekan, ist der auch mit dabei? Nein. Nein, der ist nicht mit dabei. Also Henry ist alleine los. Genau. Nach Nepal. Dort trifft er auf Marion. Das weiß er auch, dass Marion da ist, oder ist das Zufall? Nein, das weiß er, dass da ist. Er das geht ja sogar davon aus, dass vielleicht Ebner auch noch da ist, ihr Vater. Ja, okay. Aber von Marion hört halt, dass Ebner gestorben ist. Ah, warte mal, okay. Entschuldige. Ich weiß, okay, also Ebner ist dieser ehemalige Professor. Ich muss da hinterher, entschuldige. Ich bin genau, ein war sein ehemaliger Mentor und Professor. Mhm. Und die beiden hatten sich halt wegen Marion dann halt auch zerstritten. Deswegen er ihn ja auch so lange nicht gesehen hatte. Ah, okay, alles klar. Und die sind ab nach Nepal und er ist jetzt hin und Ebner ist aber schon tot und Marion und das Medaillon sind noch da. Genau. Aber das Medaillon ist doch bestimmt relativ auffällig gewesen oder hat es halt ganz provokant um den Hals gehabt? Mehr oder weniger ja, wobei sie hatte es dann unter der Bluse gehabt, also sie hat es nicht offen getragen. Ja. Ach ja, die hatten ja schon mal was miteinander, okay. Schon gut. Und böse Gedanken. Ja, dann Spring Break. auf jeden Fall, das kann ich später erwähnen. Auf jeden Fall machen die beiden sich dann auf den Weg nach Kairo, weil dort halt bekannt ist, dass die Dortischen dort eine Ausgrabung haben und dort halt die Stadt Tanis dann vermuten. Und dort trifft er dann halt auch einen alten Bekannten von ihm, einen Ausgräber namens Salah. Und mit dessen Hilfe schafft es in die da, Dr. Henry Jones dann halt auch auf die Ausgrabungsstätte. Und vor allem erfahren sie, dass die Nazis wahrscheinlich bei der Suche nach der Lade einen Fehler gemacht haben. Die Sache ist nämlich die, dieser Stab des Reh, von dem ich eben erzählt habe, dessen Kopfstück das Medaillon ist, den, um die Lade zu finden, muss man diesen Stab in einen Kartenraum in der Stadt Tanis bringen und zu einer bestimmten Uhrzeit scheint das Licht durch das Medaillon, durch den Stein und gibt so den Preis wieder halt, den Ortpreis, wo die Lade versteckt ist. Gut, aber sowas gibt es ja relativ oft, ne? So, dass zu bestimmten Uhrzeit das Licht vernünftig strahlt und durch den ganzen Raum strahlt, den ganzen Raum erhellt und sowas. Ist ja auch hier in England, wie heißen die Steine da nochmal? Stonehenge. Ist ja auch irgendwie so ein Kalender, so ein Lichtkalender, so ein Mondkalender und so. Aber ist das so? Weiß man das wirklich, was das ist? Das ist so. Ich dachte, das ist immer ein großes Rätsel, was das eigentlich, was das ist und wofür das da ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die mittlerweile sich ziemlich sicher sind. Ziemlich sicher sind. Schön. Dass das auf jeden Fall ein Kalender ist. Ah, okay. Ja, mir war, okay. Gut. Ja, kann sein. Naja. Und auf jeden Fall, die beiden haben halt den Vorteil, dass sie wissen, dass die Deutschen einen Fehler gemacht haben, als die Position rausfinden wollten, wo die Lade ist. Denn die Deutschen haben einen zu hohen Stab benutzt. Das hat nämlich was mit der Inschrift zu tun, die auf dem Medaillon ist. Bestimmt und Millimeter und Zoll, ne? Nein. Jetzt haben sie einfach verwechselt. Schön. Der Stab des Reh ist eine gewisse Länge an Kardan. Okay, aber also, nur damit ich das richtig verstehe, also der Stab, die haben dann halt einfach sich, also die haben das mit dem richtigen Medaillon probiert, aber mit dem falschen Stab oder was? Nein, um da halt dann etwas näher drauf zu gehen, bei dem Versuch in Nepal sich das Medaillon zu schnappen, hat einer der Nazis sich das Ding schnappen wollen. Das lag aber kurz vorher in einem Feuer, das halt ausgebrochen war während des Handgemenges. Zufälligerweise, ja. Okay. Ja, das lag, da ist halt ein Feuer ausgebrochen, während die gekämpft haben. Das Medaillon lag halt nur für einen Moment im Feuer. War bestimmt. Ja, als er das greifen wollte, hat er halt da drauf gegriffen und hat sich das Medaillon quasi in seine Hand eingebrannt. Ah, und dann konnten sie es einfach, wie praktisch, dann konnten die das einfach nachmachen. Abgießen. Quasi. Genau. Aber, wie gesagt, der Nachteil ist, die Informationen, wie lang der Stab ist. Die standen auf der einen Seite und weitere Informationen standen auf der Rückseite. Ja, die hatten beide Hände, hatten aber nur die eine Seite eingebrannt. Genau. Oh. Hätte das mal mit beiden Händen rausgeholt. Oh Mann, und deswegen war der Stab zu lang und die Nazis so haben an der falschen Stelle gegraben. Ja, natürlich. Die Nazis sind ja auch dumm, wie wir wissen. Es ist eigentlich kein Wunder, dass sie an der falschen Seite gegraben haben. Aber gut, okay? Ja, sind wir uns einig. Ja, auf jeden Fall mit Salas Hilfe schafft ihr das dann mit einem richtigen Stab, also mit einem Stab mit der richtigen Länge, dann die Position zu bestimmen. Und während der Nacht mit ein paar Männern graben sie dann auch dann an der richtigen Stelle und legen dort auch dann einen Weg in den Tempel frei, wo Bundeslade ist. Ungünstigerweise ist jetzt auch noch, dass der Tempel mit Schlangen gefüllt ist. Ich habe Angst vor Schlangen. Mit Schlangen aber gefüllt? Dr. Jones auch. Hat auch Angst vor Schlangen. Okay. Und aber halt mit Feuer und Fackeln können sie so die Schlangen so ein bisschen auf Schach halten. Mhm. Und er und Salah holen sich dann die Lade. Wie jetzt? Das ist alles? Und dann haben sie tatsächlich die Lade in der Hand? Einfach einmal durch so einen Schlangentümpel? Ja gut, aber ich rede jetzt wirklich davon, dass der ganze Boden sich geflängelt hat. Das ist schon auch echt außerdem hart. Außerdem noch sind sie ja nicht raus. Was essen denn? In der Zwischenzeit das heißt, ist zur Lade nämlich, kommen sie schnell, nur wieder raus ist nicht so einfach. Ja. Okay, vor allem, überleg mal Schlangen, wenn ein ganzes voll Schlangen ist, wie ernähren sich die Schlangen? Oh, weiß ich nicht. Kannibalismus unter Schlangen? Vielleicht, ja, wahrscheinlich, ne? Nein. Naja, auf jeden Fall, in der Zwischenzeit ist nämlich Marion von den Nazis auch gefangen genommen worden. Lady Marion. Und wie sich herausstellte, dieser französische Archäologe Belloc, der ist derjenige, der für die Nazis nämlich die Ausgrabung leitet. Ja, also, natürlich. Ach, darum, das war klar, der Franzose. Ja, der Kreis schließt sich in dem Moment halt. Naja, und während die beiden, also Salah und Henry Jones, halt die Bundeslade ausfindig machen und heben wollen, sind die gerade dabei, halt Marion zu verhören. Aber Marion gibt halt nichts preis. Gutes Kind, gutes Kind. Aber halt ungünstigerweise am nächsten Morgen entdecken sie halt, bevor sie mit der Lade abhauen können, die Ausgrabungsstätte. Die Nazis umzingeln dann halt die Ausgrabungsstelle und nehmen die Lade an sich und wollen damit abhauen und lassen Dr. Jones und Marion dann alleine dann in dem Tempel zurück und verschließen den wieder. Ohne Lade? Ohne Oder Lade. Mit Lade? Ohne nein, die Lade haben sie schon rausgenommen. Okay, warum also verschließen sie den jetzt Lade, wieder? Warum lassen sie den nicht offen? Ja, damit die da drin gefangen sind. Damit die da drin verrecken. Ach so, ja, Entschuldigung. Die Nazis haben die verschlossen. Die Nazis haben die Lade und haben die verschlossen mit Marion und Henry drin und den Schlangen. Okay, ist schon spät. Ja, Entschuldigung. Genau. Schlangen, ich hasse Schlangen. Und Entschuldigung, ich bin gerade mit Schlangen noch dran. Die Schlangen haben unseren ersten völlig ins Aus katapultiert. Was ist denn da los? Ich hasse Schlangen. Echt, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute Schlangen richtig eklig finden. Ja. Warum denn? Man hat doch so im... Also ich zum Beispiel finde Spinnen nicht so richtig geil, ne? Aber ich meine, man hat auch ständig Kontakt mit Spinnen. Aber weißt du, was wann ich noch schlimmer finde? Das sind Schildkröten. Das ist ein Scherz, oder? Ich ekle mich vor Schildkröten. Aber warum? Ich möchte die noch nicht mal anfassen, nee. Dann müssen die Teenage Mutant Ninja Turtles ja für dich der absolute Horror sein. Ach nee, das habe ich als Kind geguckt, als junger Erwachsener. Da muss ich ja nicht anfassen. Das ist konstant von dir. Ja. Naja, auf jeden Fall, die beiden sind halt dann gefangen in dem Tempel. Und Henry schafft es aber, eine Wand einzureißen und durch einen eine Grabstätte, kommen sie dann halt wieder nach draußen. Wo sie gerade noch feststellen können, dass die Nazis die Bundeslade über ein Flugzeug ausfliegen wollen. Das schaffen sie dann aber zu sabotieren, sodass die Nazis darauf zurückgreifen müssen, die Lade mit einem LKW abzutransportieren. Und da sieht dann halt auch Henry seine Chance. Und der macht sich dann auf die Verfolgung und schafft es dann halt, den LKW quasi in Besitz zu nehmen und die Nazis abzuschütteln. Wie so im schlechten Film, so mit dem Motorrad, mit Beiwagen am besten da nebenher fahren, ne? Nein, per Pferd. Per Pferd. Das stand da einfach so rum, das Pferd. Ja. War bestimmt ein Araber. Ja, gut, wie gesagt, bestimmt. Wir reden hier von Ägypten 1936. Ja, da waren stehen die überall häufiger Pferde rum. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Wenn man nicht in Troja die Pferde nimmt, ja. Wow. Okay, das war ein paar tausend Jahre früher. Ein kleines bisschen früher, ja. Und jetzt wollen halt dann Henry und Marion mit der Lade dann halt abhauen und dazu schiffen sie sich halt auf so einem Hilfskutter ein. Um halt hat die eigentlich in der Zwischenzeit mal jemand aufgemacht, die Lade, und mal geguckt, was da so drin ist? Oder geht es eigentlich gar sie haben nicht die direkt, den Inhalt? Nee, ja, eigentlich schon, weil da sollen ja, also mal das vorwegnehmen, falls jemand nicht weiß, was die Bundeslade ist. In der Bundeslade liegen die Steintafeln, die Moses vom Berg Sinai runterbrachte, mit den 10 Geboten. Ja gut, aber auch wenn ein Ungläubiger die Lade anfasst, stirbt er ja auch. Ja, das weiß ich nicht. Was? Ja, wenn ein Ungläubiger die Lade anfasst, soll er qualvoll sterben. Okay, das heißt, die sind total gläubig, oder was? Henry und die Marion und die Nazis. Aber das wissen wir ja. Also fairerweise, direkt angepackt hat sie bis jetzt noch niemand. Sie haben sie halt an Trägern abtransportiert und vor Ort dann direkt in eine Kiste verpackt. Aber die Kiste 80 mal 80 Zentimeter. 130 und lang. Ach so, 130 lang und dann auch noch mit einem Haufen Steintafeln drin. Ganz schön schwer. Schleppen Henry und Marianne jetzt durch den Schlamm oder was? Ja, vom Kutter sind die ja jetzt. Willst du dich doch verarschen. Was? Die sind auf dem Kutter. Die Box mit der Lade war ja auf dem LKW, den die entführt hat. Ja. Und dann vor Ort haben sie dann sich diese Passage auf dem Schiffskutter organisiert. Okay. Und haben dann halt mit Hilfe natürlich dann die Lade auf den Schiffskutter verladen. Und sind jetzt halt auf dem Weg. Ich habe mir das so vorgestellt gerade, dass der mit seinem Gaul daneben hergeritten ist und sich diese Lade unter den Arm geklemmt hat. Nein, ich sag ja, er mit hat Marion, die hinten drauf sitzt, weißt du, und hier halt mal eben. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Das, Moment, das geht. Er hat von dem ganzen LKW gehijackt. Okay, alles klar. Okay. Gut, das macht doch deutlich mehr Sinn. Auf jeden Fall sind sie jetzt. Sie sind halt jetzt mit dem Schiff unterwegs Richtung England. Werden aber. Ja, da haben sie ja jetzt erstmal Zeit. Genau. Kann ja ein bisschen Ruhe einkehren. Ja, das wäre die Hoffnung. Also, sag mal so, was kommt bestimmt irgendwo so ein, wie heißen die, Wasserfall bestimmt auch noch, ne? Im Mittelmeer. Ich weiß nicht, die waren jetzt. Der Wasserfall im Mittelmeer, ja, Thorsten. Nein, die sind jetzt schon auf dem Meer. Ich dachte, die wären jetzt noch auf irgendeinem kleinen Fluss. Die sind in Kairo Richtung England. Ach so, Entschuldigung. Ja, dann Gibraltar ist kein, nein, okay. Nein, so weit kommen sie auch gar nicht. Denn schon am nächsten Morgen stoppt die Maschine. Denn die Nazis haben sie per U-Boot eingeholt. Ah ja, das Boot. Ja, mehr oder weniger, ja. Und Henry schafft es halt dann, sich an Bord zu verstecken, aber er schafft es halt nicht mehr, Marion in Sicherheit zu bringen und deswegen nehmen die Nazis halt Marion wieder gefangen und nehmen die Kiste mit der Lade wieder an sich. Und bringen die dann halt auf das U-Boot rüber und Henry schafft es gerade noch, halt zu dem U-Boot rüber zu schwimmen, bevor sich das U-Boot dann auf den Weg macht zu einer kleinen Insel mitten im Mittelmeer, wo die Nazis einen geheimen U-Boot-Hafen haben. Atlantis? Nee, er hat einfach nur eine kleine Insel. Okay. Und er hat jetzt, also Henry hat sich einfach festgehalten und hat sich vom U-Boot ziehen lassen, oder wie? Dafür gibt es viele Spekulationen, aber allgemein wird angenommen, dass er sich im Torpedoschacht eingebuddelt hat, nein. Und dann nein, dicke Backen bekommen. Ja. Er hat sich am Periskop festgebunden. Ja, hätte ich jetzt, ja, so habe ich es mir jetzt aber vorgestellt. Aber Periskope werden doch eingezogen, oder? Ja. Ja, nicht, wenn du nur eine kleine Distanz auf Periskoptiefe fahrst. Die sind ja nicht geflohen, die hatten ja jetzt keine Angreifer. Okay. Die Nazis. Okay. Außerdem sind U-Boote ja über Wasser schneller wie als unter Wasser. Ist das so? Ja. Ja, aber noch viel erschwerender kommt der wir reden hier von den 1930ern, also von den ersten U-Booten überhaupt. Nicht die ersten U-Boote überhaupt, aber halt die ersten wirklich einsatzfähigen, kräftigen U-Boote. Aber noch nicht damals wirklich in Massenproduktion. Das kam später im Krieg. Aber die sind damals noch mit Diesel gefahren. Und für Diesel brauchst du Luft. Das heißt, du könntest maximal auf Periskoptiefe fahren, sonst müsstest du nämlich über Batterie fahren. Und das hat halt viel Strom gekostet und das ging eh nicht lange. Von daher, wenn die nicht brauchten, sind die auch nicht tiefer gefahren als Periskoptiefe. Ah, okay, alles klar. Das heißt, es ist gar nicht so ein doofer Gedanke, sich am Periskop festzubinden und hier mit Kopf aus dem Wasser und dann so, ich stell mir das sehr geil vor. Okay. Ja. Schön, einfach so, nicht so, ja, ich finde es einfach ein sehr schönes Bild, die Vorstellung, dass er einfach so Kopf so nur aus dem Wasser guckt, ne, und dann so, Gicht dir so. Dann siehst du fast wie so ein Route-Video aus, ne? Was, Route-Video? Ja, kennst du nicht den Comiczeichner Route? Doch, ja, kenne ich. Und also da könnte ich mir so vorstellen, wenn so ein Mann an so einem Periskop hängt und ach so, ja. Wie so ein typisches Route. Ja, okay. Also ich finde ja dieses Comic so lustig, wo ein Elefant auf Skiern ist und daneben fährt ein Boot mit so zwei Professoren. Im Namen der Physik, anhalten! Schön. Ja. Müsst ihr mal googeln, das Bild ist cool. Okay. Aber ja, also der ist jetzt, also, ne? Die Nazis fahren dann halt mit ihrem U-Boot zu dieser Insel im Mittelmeer. Genau, mit Henry obendran gebunden. Genau. Kopf aus dem Wasser, damit er auch ordentlich Luft kriegt die ganze Zeit. Wäre besser. Marianne unten im Boot am Pöbeln, nehme ich an. Festgebunden an der Bundeslade. Ja, das vielleicht nicht, aber so ähnlich. Okay. Belloc hat die Nazis nämlich überredet, dass sie doch vor Ort erstmal die Lade öffnen sollen, um überhaupt mal reinzugucken, ob da überhaupt alle sterben, die Tafeln, Ungläubigen, Steintafeln drin sind. Ja, hätte ich schon längst gemacht. Ohne Witz. Ja. Das wäre das Erste, was mich interessiert hätte. Im Zweifel hätte ich die dämliche Kiste da stehen lassen und die Tafeln einfach so eingesteckt. Ja, wobei die Bundeslade ja auch von der Wohlmacht ausgeht. Ja, stimmt. Es geht ja gar nicht um den Inhalt, weil sie wollen die ja nur, damit sie unbesiegbar sind, ne? War doch so. Richtig. Ja, wobei fairerweise, man geht ja davon aus, dass die Lade deswegen die Unbesiegbarkeit bringt, weil die Artefakte, die Steintafeln drin sind. Ne? Ja, das ist hier so ein Henne-Ei-Ding, glaube ich, gerade. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, Belloc möchte halt die Lade vor Ort öffnen und macht das den Nazis halt deswegen auch schmackerfrei nach dem Motto, ob es ihnen denn lieber wäre, die Lade in Berlin vor dem Führer zu öffnen und dann unter Umständen festzustellen, dass nichts drin ist. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Stell dir mal vor, was soll da drin sein? Nix, okay. Ja, und so machen sich dann halt die Nazis mit der Lade und Marion auf den Weg zu einem vorbereiteten Alt. Die machen sich die Nazis mit der Lade und Marion auf den Weg. Okay. Ja, weil nach den Anweisungen von Belloc haben die nämlich vor Ort ein Altar vorbereitet, weil natürlich muss das mit einem speziellen jüdischen Ritual natürlich erfolgen. Du kannst nicht einfach die Lade aufklappen, klar. Und tut es. Ja, klar, okay. Also okay, alles klar. Die Nazis machen und gleich Juden. Ein spezielles jüdisches Ritual, klar. Um die, okay. Erzähl mir mehr. Mhm. Naja, auf jeden Fall, Henry versucht die halt noch aufzuhalten, indem er droht, die Lade in die Luft zu jagen mit einer Panzerfaust. die hat er mal gerade eben. Naja, das ist eine Nazi-Basis. Ach so. Ne, da liegen schon die ein oder anderen Waffen rum. Okay. Und, Boah, das Gesicht aber, von den Nazis möchte ich gerne sehen, wenn plötzlich der Henry mit der blöden Panzerfaust da steht und so, oh nee, wie geht das denn? Wo kommt denn der Typ schon wieder her? Naja, so ungefähr. Naja, auf jeden Fall, das Problem ist, dass Henry es halt auch nicht übers Herz bringen kann, die Lade in die Luft zu jagen. Denn, wie Belloc von sagt, die Forscher sind halt immer, und die Archäologen gerade ja immer auf der Suche nach Geschichte, aber die Lade ist Geschichte. Mm. Und deswegen nehmen sie halt Henry auch gefangen. Und, obwohl er eine Panzerfaust in der Hand hat. Er kann es ja nicht übers Herz bringen. Mhm. Er schafft es nicht, die Lade in die Luft zu sprengen. Weshalb sie ihn dann halt gefangen nehmen. Und so fesseln sie ihn und Marion dann halt zusammen an den Pfahl in der Nähe des Altars, wo die dann halt ihr Ritual machen wollen. Und die Nazis machen das dann auch und öffnen die Lade. Und sterben alle. Wirklich? Ja. Es ist nicht genau klar, wie. Das ist doch jetzt Quatsch. Das ist doch jetzt. Die machen dann hier komisches jüdisches Ritual, machen die Bundeslade auf und sterben alle. Und da hätten wir doch alle gehofft, Marion, dass sie das in Berlin machen. Ja, oh Mensch, echt. Schade. Ja, im Nachhinein ja. Weil der Zorn Gottes ist dann wohl wirklich über die hereingetroffen. Und die Sache ist halt die, es heißt halt, wer in die Lade blickt, den wird der Zorn treffen. Ah, okay. Und ist ein Spiegel. Henry und Marion schließen halt rechtzeitig die Augen. Und die Nazis stellen halt erstmal fest, dass in der Lade eigentlich nur Sand ist, keine Tafeln. Aber dann ein halt, großes Puzzle. Kommt die göttliche Macht aus der Lade und tötet mehr oder weniger alle Anwesenden, bis auf Henry und Marion. 3D-Puzzle. Schön. Sorry, was? Also es ist Sand drin, ein großes Puzzle und dann... Nur Sand. Ja, das große dann, Puzzle, der Steine. Und dann kommt halt der Zorn Gottes aus der Lade und tötet halt alle Anwesenden, bis auf Henry und Marion. Die Augen geschlossen hatten quasi. Genau. Mhm. Ja, und das muss wohl auch eine recht furchtbare Geschichte gewesen sein. Dem Schreien nach zu urteilen. Und auf jeden Fall, dann bleiben. Das hört sich ja schon fast wie Sodom und Gomorra an. Wenn man sich zurückblickt, wird man zur Steinsäule. Ja, es eher so in dem Sinne, dass dir das Fleisch vom Gerippe schmilzt. Oh, das ist aber nicht so schön. Also, das war bestimmt eine Atombombe. Okay. Ja, aber ich glaube, die hätte dann keine Ausnahmen gemacht. Nee, nur der die Augen auf hat. Wie war das mit dieser Kiste und der Katze da drin? Schrödingers Katze. Mhm. Katze. Naja, auf jeden Fall, das passiert dann halt und Henry und Marion sind die einzigen Überlebenden, die dann auf dieser Insel sind. Und ich denke mal... aber festgekettet noch. Wie, warte mal, also... Sind jetzt alle Nazis da im Raum gewesen und deswegen hat die Kiste alle Nazis tot gemacht? Oder hat sich die Kiste einfach alle Nazis geschnappt und am Ende sind nur die zwei die einzigen, die geblinzelt haben in dem Moment und deswegen noch am Leben? Mehr oder weniger. Allerdings war es nicht in einem Raum, es war draußen. Ah, okay. Mhm. Aber die sind jetzt noch festgekettet an den... Nein, die waren... Den Pfahl hat es auch Seile. Erledigt. Ja, nee, die Seile, mit denen sie festgebunden waren, sind verbrannt. Nur die Seile, nicht die Klamotten? Nur die Seile, nicht die beiden. Und nicht die Sachen, die sie anhatten. Ich meine, Entschuldigung, aber ein Seil ist fest gewebt. Und was hast du jetzt gesagt? Das muss so 1938 gewesen sein? 36. Die haben keine feuerfesten Sachen angehabt. Okay. Nö. Das war ja auch kein Feuer, das war der Zorn Gottes. Mhm. Aber sind verbrannt. Naja, auf jeden Fall Ja, aber mit dem Zorn Gottes kannst du dann ja alles erklären. Dann macht das total Sinn, warum die beiden schon, die sind ja die Guten. Ja, der Zorn Gottes, mit dem kannst du alles erklären. Ja, finde ich auch. Also das macht auf jeden Fall schaffen sie die Lade dann zurück nach Amerika. Nach Amerika. Nach Amerika. Und ja, sie sollten sie auch, die, wenn du dich an den anderen Fahrer erinnerst, sie sollten sie auch für die Regierung finden. Ja, ja, schon klar. Blöderweise, eigentlich wollten sie auch die Lade dann erforschen. Allerdings hält die Regierung wohl die Lade unter Beschluss. Und lässt nur ihre eigenen Männer dran arbeiten. Die sind nämlich absolute Spitze. Na klar. Was ist eigentlich mit Belloc passiert? Ist der auch mit den Nazis zusammen? Der ist mit den Nazis zusammen. Also erstmal sind alle Bösen weg. Ja, alle Bösen sind alle tot. Ah ja. Happy End. Ja, sozusagen. Genau. Oh Mensch. Und das war... Gute Geschichte. Und so hat halt Dr. Henry Jones die Bundeslade gefunden. Und dann die Frau fürs Leben und dann geheiratet. Die Frau fürs Leben gefunden, dann nicht geheiratet und dann 58, 57 haben sie dann geheiratet. Ach so. Ah, okay. Ah, Moment, da hat es aber geschnackelt, das heißt also, dann war 20 Jahre später, haben sich dann getroffen. Also war der Sohn, wie er den kennengelernt hat, dann ungefähr 20? So ungefähr, ja. Ah, und das Kind wurde gezeugt, während sie die Bundeslade gesucht haben? Ich denke mal kurz danach, sie waren ja dann eine Weile zusammen, bevor sie dann eigentlich heiraten wollten und er dann abgehauen ist. Ach so, die Heirat war jetzt nach der Bundeslade, okay, ja. Ja, klar. Sie haben sich ja erst während der Suche wiedergefunden in Nepal. Also haben sich dreimal wiedergefunden sozusagen. Dreimal gefunden? Dreimal gefunden, zweimal wiedergefunden. Okay. Einmal halt, als sie noch sehr jung war, als er unter Abner Ravenwood studiert hat. Dann das zweite Mal jetzt, als sie die Bundeslade gesucht haben. Und das dritte Mal dann, als sie nach Eldorado gesucht haben. Okay. Ja. Das macht doch Sinn. Gute Geschichte. Ja, ich hoffe. Und wie gesagt, das Schöne ist, wem die Geschichte gefallen hat, die wurde auch verfilmt. 1981. Aber das ganze Leben kann man doch nicht in einen Film reinpacken. Nein, nur die Suche nach der Bundeslade wurde erstmal verfilmt. Ach so. Wobei sie auch später noch andere Filme gedreht haben. Zum Beispiel die Suche nach dem Heiligen Gral wurde verfilmt. Die kenne ich, glaube ich, die Suche nach dem Heiligen Gral. Na, siehst du mal. Ja. Ich nicht. Suche nach der Bundeslade, die kannte ich nicht. Der Film heißt Jäger des verlorenen Schatzes im Deutschen. Oder wenn du ihn auf Englisch suchen möchtest, Raiders of the Lost Ark. Okay. Jäger des verlorenen Schatzes. Ja, und der Film ist halt auch sehr gut besetzt und hat auch also, gute Regie. Die habe ich, glaube ich, nie geguckt, nein. Also Dr. Jones wurde gespielt. Ist das einer deiner Lieblingsfilme dann, oder was? Die ganze Reihe ist mir sehr lieb. Also hier den ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes, habe ich bestimmt so an die 20 Mal gesehen. Oh, also, nicht ernsthaft, sagen wir mal so, oder? Ist das deswegen, trägst du deswegen immer diesen Hut? Ich trage auch ab und zu Hut, unter anderem, ja, weil mich auch das da inspiriert hat. Aber allgemein finde ich eigentlich, sag ich mal, in der Zeit, wo das spielt, haben die Männer halt immer Hüte getragen. Das war halt nichts Außergewöhnliches da. Und eigentlich finde ich das ein bisschen schade, dass es aus der Mode gekommen ist. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sehr schade. Das finde ich auch. Ich trage Hut. Wobei meistens ist es eine Kappe. Ja, das man kann. Das ist eine gut. Schiebermütze. Jo. Ja, also eine Mütze oder eine Kappe, aber kein Hut. Ah, doch. Nein, ein Fedora ist ein Hut. Ja, aber gut. Eine Kopfbedeckung. Ja, eine Kopfbedeckung. Ja, eine darauf Kopfbedeckung, können wir uns einigen. Ja. Gut. Aber sagen wir mal so, es war ja so in den 30er Jahren und sowas, dass die Jüngeren, na, ich zähle mich halt zu den Jüngeren, haben eben eine Mütze getragen und die alten Säcke haben Hut getragen. Oder? Also in den 30er Jahren hat auch ein junger Mann schon Hut getragen. Ich trage lieber Mütze. Das mag sein. Aber Schiebermütze, ne? Ja, auf jeden Fall hier diesen Film, Jäger des verlorenen Schatzes, den habe ich so an die 20 Mal gesehen. Der zweite Film heißt Tempel des Todes. Gott. Das ist der Film, wo beschrieben wird, wie er in Indien die heiligen Sankara-Steine findet. Ah, okay. Ach, das ist auch verfilmt worden. Das ist auch verfilmt worden. Aber das war jetzt als zweiter Teil, obwohl es, davor war. Eigentlich ist es davor, prinzipiell ist es ein Prequel. Ah, okay. So. Aber der Schauspieler war doch dann schon älter, dann muss er ja dich jünger spielen. Ja, aber ich sag mal so, da war Harrison Ford auch noch im Alter, da konnte, vor allem, es geht jetzt nicht um so viel jünger, wie gesagt, die Bundeslade hat er 1936 gefunden und die Sankara-Steine war ein Jahr vorher, 1935. Ja, ach komm. Also da kann man auch noch denselben Schauspieler nehmen. Mhm. Und den dritten Teil, im Deutschen dann und der letzte Kreuzzug, der spielt dann 1938 und den Film habe ich dann vielleicht so 40, 50 Mal gesehen. Oh Gott. Das ist krass. Das ist das mit dem Heiligen Gral, ne? Das ist das mit dem Heiligen Gral, ja. Genau, den das ist einer meiner Lieblingsfilme. Den kenne ich nämlich auch und da habe ich nämlich auch gedacht, den finde ich, glaube ich, viel besser. Also von der Geschichte her finde ich den viel, viel besser. Aber also der erste und der dritte nehmen sich nicht viel. Ich mag zwar auch den dritten am liebsten, aber der erste ist echt extrem gut. Auch. Genau, ich glaube, das ist einer der wenigen Serien, sage ich jetzt mal, oder Filmreihen, wo irgendwie der dritte Teil oder ein späterer Teil besser ist als der erste, oder? Das ist nicht so häufig. Das ist nicht so häufig. Und ich glaube, da sind sich auch alle einig, oder? Dass es so ist. Oder nicht. Nein, also der dritte und der erste Teil, die sind so ziemlich gleich auf, würde ich sagen. Der zweite Teil wird allgemein durchaus als der schwächste von den dreien angesehen. Es gibt auch ja noch den vierten Teil, der später gedreht wurde. Das ist dann auf die Suche nach Eldorado. Aber ich habe jetzt du hast ja gerade ganze Zeit von Harrison Ford, also Solo, gesprochen, ne? Ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt. Tom Selleck sollte den auch spielen. Genau, also es gab einige Kandidaten. Die Sache ist nämlich die, also Regie führte Steven Spielberg bei dem Film. Mhm. Zusammen mit Produzenten George Lucas. Wow. Und eigentlich wollte Spielberg auch Harrison Ford in der Rolle haben, aber Lucas mochte das nicht. Aus dem einfachen Grund, weil er zuvor halt schon die Star Wars Filme oder einen Star Wars Film mit Ford gedreht hat. Und American Graffiti hat auch Lucas erster Film, da spielt auch Harrison Ford mit. Und deswegen wollte er halt nicht, dass der Typ aus den George Lucas Filmen. Mhm. Und deswegen wurde erst nach anderen Leuten gesucht. Unter anderem Tom Selleck. Interessanterweise mit Tom Selleck gibt es sogar Probeaufnahmen mit ihm in der Rolle. Mit Schnäuzer oder ohne? Mit Schnäuzer. Aber Erster, weißt du auch, warum Selleck nicht konnte? Weil er Magnum gedreht hat. Genau. Zu der Zeit hatte er bereits einen Vertrag unterschrieben, dass er Magnum P.I. spielt. Tja, ich hätte mir das aber schon auch gut vorstellen können, muss ich sagen. Ich muss auch, also wenn man sich die das Probematerial anklickt, anders, die Probeaufnahmen anders, aber auf jeden Fall nicht unpassend. Jetzt weiß ich nicht, ob das für jeden gilt, weil unter anderem wurden für die Rolle in Augenschein genommen Jack Nicholson. Oh, wie witzig. Als ich eben Tom Selleck gesehen habe, habe ich tatsächlich kurz gedacht, Jack Nicholson hätte auch gepasst. Aber jetzt, wo ich es mir wirklich versuche vorzustellen, nee, vielleicht auch lieber nicht, ne? Dann Steve Martin wurde da für die Rolle erwähnt. Chevy Chase. Hä? Ja. Und bestimmt noch ein paar andere. Aber es ist dann halt dann doch zum Glück wieder bei Ford gelandet. Mhm. Und wie gesagt, also es gibt auch, auch ein paar interessante Einzelheiten dann auch zu dem Film. Zum Beispiel, wo wir dann eben bei Star Wars schon waren. Ich habe doch eben erzählt, dass die Nazis die Bundeslade dann zu diesem Altar geschleppt haben, wo Henry dann versucht, die Erde in die Luft zu jagen. Dabei wandern die halt durch einen Canyon. Das ist derselbe Canyon, in dem in Star Wars Eine neue Hoffnung R2-D2 fährt, wo er von den Jawas überfallen wird. Das ist derselbe Canyon. Ja, klar. Ich meine, gleiche und? Regisseur, gleiche Team bestimmt auch. Und derselbe Canyon ist es, in dem in einem der Herr der Ringe-Film Aragorn, Legolas und Gimli auf dem Weg da zu den Untoten sind. Das ist auch derselbe Canyon. Kann man es dann erkennen in den Filmen, dass das wirklich das also gleiche in, ist? Im Star Wars Film kann man es wirklich erkennen, beim Herr der Ringe Film nicht wirklich, weil sie auch die Farben leicht verändert haben. Sieht etwas bläulich-grünlicher aus, wenn ich mich recht erinnere. Und auch zu dem Thema U-Boot, wo wir das eben hatten. Man sieht in dem Film ja auch, wie die Nazis mit dem U-Boot kommen und dann haben sie halt auch wirklich dann so eine Requisite, eine quasi 1:1 Requisite von einem U-Boot, wo die Leute auch draufstehen können. Wow. Und damit sie das nicht selber anfertigen müssen, haben sie sich das Ding von einer anderen Produktion ausgeliehen. Von das Boot? Ne, von das Boot. Das ist das Boot. Das ist ja mega geil. Ah, oh, schön. Cool. Extra aus Deutschland rübergebracht. Ja, das Boot oder ist doch auch von Steven Spielberg, oder nicht? Nein. Das Boot? Nein. Wolfgang Petersen, sorry. Aber das ist eine rein deutsche Verfilmung. Bavaria, ja, Filmstudios. Oder gibt's da noch, ja, gibt es da noch, oder gibt es da auch einen, ist es nochmal verteilt? Das ist jetzt nochmal verfilmt worden. Nein, das ist jetzt nochmal, es sind zwei Bücher, das Boot, Teil 1, und da gibt es noch ein zweites Teil von das vom Boot, ne? Mhm. Über U-Boote und das Boot, der Film und die Serie Das Boot ist das erste Buch und was jetzt gerade bei Sky läuft, ist das zweite Buch. Hat nichts mit dem U-Boot der ersten Generation sozusagen zu tun. Ist sozusagen eine Folgegeschichte. Okay. Ja, ja, also ich finde es ja lustig, dass die einfach sagen, Das Boot, nehmen die gleiche Musik und hat aber eigentlich... Das ist ungefähr so wie Herr der Ringe Teil 1 und Teil 2. Hm. Na, also, ja. Das ist, hat nichts und, miteinander zu tun. Na, Herr der Ringe hat was miteinander zu tun, aber... Ich wollte gerade sagen. Aber die, da sind, ich meine, beim ersten Teil vom Das Boot, also bei dem Original Das Boot, sind ja alle gestorben, außer der Bochumer. Außer Herbert. Herbie, ja genau. Und Herbert, komm nochmal. Stopp. So. Und der spielt ja auch nicht im zweiten Teil mit. Also nicht mal die Figur spielt ja da auch mit. Ich muss gestehen, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich kenne nur den alten Film mit Prochnow. Den Film kenne ich auch, aber die Serie kenne ich nicht. Da sind sie alle tot. Ne? Also, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie war ich der Meinung, das wäre irgendwie... Kölner Treff habe ich geguckt und da haben sie es gesagt. Okay. Ja, ja, hier tief im Westen. Aber gut. Auf jeden Fall. Noch eine interessante Trivia zu der Verfilmung ist, da George Lucas da involviert war und wo wir gerade bei Star Wars waren, der erste Star Wars Film kam ja vorher, der kam ja 1977 in die Kinos. Man kann in dem Tempel, wo die Bundeslade liegt, der Quelle der Seelen, so wird der Tempel genannt, gibt es halt verschiedene Hieroglyphen und auf einer Säule ist eine Hieroglyphe, die R2-D2 und C3PO zeigt. Ernsthaft? Das kann man die erkennen. Sieht man auch im Film? Das kann man erkennen. Musst du mal googeln. Das kann man erkennen. Okay, wie heißt dieser Tempel? Gib einfach Raiders of the Lost Ark ein und R2-D2. Das ist ja mega witzig. So, sagen wir mal so. Ich habe noch mehr. Ach, du hast noch mehr. Okay, dann lehne ich mich noch mal. Ich habe noch mehr. Wir sind ja schon bei 1,5 Stunden. Ja, kann ich auch nicht. Wie lang ist eigentlich die Original-Ach-Folgen? Egal, wir machen immer länger. Lange. Obwohl, der Film ist ja sehr, sehr lang, ne? Der ist ja auch fast zwei Stunden lang. Ja, genau. Und wenn wir bei uns in unserem Podcast, ja, wir machen ja immer eine Nachbesprechung von Medien, da sind wir ja auch immer doppelt so lang wie der Film. Also haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ja, aber auf 4 Stunden wollte ich auch nicht kommen. Ich muss morgen früh raus. Ja, da schließe ich mich ein. Ja. Ich nicht, ich habe morgen Urlaub. Toll. Ne. Eine weitere interessante Sache ist, auch zum Thema Quelle der Seelen, also dem Tempel, wo die. Ich habe ja eben erzählt, dass da der Tempel voller Schlangen war. Und das waren auch zum größten Teil echte Schlangen. Die haben so ziemlich alles an Schlangen herbeigeschafft, die die vor Ort organisieren konnten. Und eigentlich waren Spielberg immer noch zu wenig Schlangen. Die waren aber alle harmlos. Oder sag ich mal, fast alle. Und ein Problem, was die Schlangen nämlich für ihn hatten, war, gibt es eine schöne Szene, wo man sieht, wie Spielberg quasi mit den Schlangen schimpft. Die versuchen ja, die Schlangen mit dem Feuer quasi in Schach zu halten. Das Problem ist, Schlangen werden von Wärme angezogen. Das heißt, die Schlangen sind immer zum Feuer hingekrabbelt. was natürlich überhaupt keinen Sinn machte für die Szene. Und deswegen gab das Probleme, das richtig darzustellen. Welche Schlange allerdings wirklich hochgefährlich war, die vor Ort haben, waren die Kobras, die sie dort hatten. Denn in einer Szene, wenn man sich den Film anguckt, landet Indy recht unsanft dort auf dem Boden. Und nur ein paar Zentimeter von ihm entfernt, richtet sich halt eine große Kobra auf. Oh. Und die war auch echt. Okay. Doch das Einzige, was dazwischen war, war eine Glasscheibe. Na, okay, also alles nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm, aber wie gesagt, da hatten sie auch viel Respekt vor, weil die halt wirklich schweinegefährlich ist. Aber, ja. Aber da halt nicht wirklich getrickst, sondern der einzige Trick war, dass die beiden eine Glasscheibe getrennt hat. Und da du ja gerade schon den Spitznamen gesagt hast, kannst du ja auch mal endlich sagen, wie der Film richtig heißt. Ach so. Der Film heißt richtig Jäger des verlorenen Schatzes. Ich wollte gerade sagen. Der Protagonist, ich habe ja eben von dem Spitznamen geredet, heißt Indiana und wird halt von den meisten Leuten Indiana Jones genannt. Der mit der Peitsche. Der mit der Peitsche und dem Fedora-Hut und der Lederjacke. Damit wir jetzt auch endlich wissen, worüber wir reden. Ja, hättest du mal ganz am Anfang gesagt. Wenn ich Henry sagen muss. Hättest du mal ganz am Anfang gesagt, den Namen, der sagt mir aber, ich muss wirklich sagen, ich hatte die Story nicht, also ich habe den bestimmt irgendwann mal geguckt, den Film, aber ich hätte das nicht erkannt, wirklich nicht. Also wenn das, Man muss auch wenn man dir die sagen, Story erzählt hätte, hättest du die erkannt, wahrscheinlich schon, ne? Ich nicht, ich habe den Film ja nie gesehen. Das macht halt die Blasphemie des Ersten aus, dass er diesen Film noch nicht gesehen hat. Ja, in unserem Podcast ist das ja auch immer so eine Sache, dass wir den Podcast mal besprechen, dass wir das mal besprechen müssen. Also haben wir das jetzt hier in der Pottwichtel-Folge ja jetzt gemacht, dann können wir den ja bei uns im RSS-Feed auch reinhämmern. Kannst du von mir aus machen. Viel wichtiger ist, guck dir den Film an. Ja, also dass wir den zweiten Teil vielleicht mal richtig bei uns im Cast nochmal besprechen. Dann lieber den dritten. Dann sind wir, ja gut, wir sind ja jetzt auch zu dritt, dann können wir ja auch den dritten machen. Oder den zweiten und den dritten. Das wäre ja eine Doppelfolge. Auch das wäre möglich. Ich will eben mit meiner Trivia jetzt mal zum Ende kommen. Ja. Ich habe nämlich immer noch Punkte. Ach, ich dachte, wir wären schon langsam am Ende. Ja, langsam. Wo wir gerade bei den Viechern waren, in der Anfangsszene des Films, die übrigens insofern auch wirklich interessant ist. War in dem Film nicht auch irgendwas mit Popcorn? Wurde über Popcorn? Nein, das ist der zweite. Ah, gut, dann habe ich den zweiten, glaube ich, mal irgendwann gesehen. Das ist möglich. Tempel des Todes wäre das dann. Die heiligen drei Sankara-Steine. auf jeden Fall in der Anfangsszene, was die schon mal auch sehr interessant macht, das ist nämlich eine ungewöhnliche Art und Weise, wie der Protagonist Indy eingeführt wird, ist, in den ersten Minuten sieht man ihn immer nur von hinten oder im Schatten, sodass man sein Gesicht nicht sieht. Und erst nach ein paar Minuten kommt quasi, wird er präsentiert quasi, als einer seiner Begleiter ihn versucht, mit einer Waffe zu bedrohen und er ihm die Waffe dann mit der Peitsche aus der Hand schlägt. Das ist dann erst der Moment, wo man sein Gesicht wirklich im Licht sieht. Hat Henry Ford keine Zeit gehabt am Anfang der Drehzeit oder was? Nein, das ist bewusst, um die Spannung hochzubringen, schon direkt am Anfang. Interessant ist, der andere Begleiter, der ihn auch in diesen Tempel, wo er am Anfang dieses goldene Idol sucht, begleitet. Das ist, wer dem Namen jemand vielleicht was sagt, Alfred Molina in einer seiner ersten Rollen. Alfred Molina, dem einen oder anderen vielleicht aus Spider-Man 2 bekannt als Dr. Octopus. Ah, okay. Mir sagen immer so Namen nix. Gut. War auf jeden Fall einer seiner ersten Rolle. Und in dem Zusammenhang, wo wir dann halt bei den Viechern waren, in der Szene passiert es halt auch, dass während die durch den Tempel streifen, erst Indy so ein, zwei große Vogelspinnen auf der Schulter hat, die er dann halt so einfach mit der Peitsche abwischt. Und dann, ja, natürlich mit der Peitsche. Ja, nee, mit der aufgerollten Peitsche einfach so. Ja, runter. Ja, ich weiß. Er hat ja nur Angst vor Schlangen, nicht vor... Ja, und Alfred Molina, also der Charakter, hat halt auch eine Vogelspinne auf dem Rücken, aber bis auf der Schulter. Und er soll sich dann umdrehen, damit Indy auch die runter machen kann. Und er dreht sich dann um und man sieht, dass er den kompletten Rücken voll hat. Mit bestimmt so 10 bis 20 Vogelspinnen. Nein. Und das Dolle ist, das war kein Trick. Die haben Alfred Molina von oben bis unten behangen mit lebenden Vogelspinnen. Warum? Und die Panik in seinem Gesicht war auch nicht gespielt. Ach okay, das war von vornherein so geplant. Also das war schon so, das sollte schon so sein, aber... Ja. Er fand es nicht geil. Och, weiß ich nicht. Aber ich sag mal so, irgendwo im Interview habe ich das mal gesehen. Also die Panik in seinem Gesicht in dem Moment, die ist nicht ganz gespielt. Okay. Dazu muss man natürlich sagen, Vogelspinnen sind im Allgemeinen harmlos. Ja, aber sie sind halt groß und sie haben ganz schön viele Haare und das sind mir auch echt zu viele Beine und das ist wirklich echt eklig. Ich habe mal eine auf der Hand gehabt. Ja. Ja, ist wahrscheinlich da, also wahrscheinlich sollte ich das auch mal machen. Das ist dann wahrscheinlich irgendwie so, da ist man irgendwie so fasziniert davon und dann ist es auch nicht mehr so schlimm, nehme ich mal an, ne? Das, oder? Oder ist es immer noch eklig? Nö, also eigentlich, also, aber dafür kleine Spinnen finde ich schlimmer als die großen. Aber dafür hat er sich dann für Spider-Man qualifiziert, ne? Ja. aber halt nicht als Spider-Man, ne? Nee, hat aber auch die Arme auf dem Rücken gehabt. Okay. Er hat die Arme auf dem Rücken gehabt? Ja, Arme auf dem Rücken. Ich hab das, bei Spider-Man hat er doch so Arme auf dem Rücken montiert. Ach so, okay. Oh. Mhm, alles klar. Nee, stimmt. Dann, Harrison Ford hat sich während der Dreharbeiten auch ein paar Mal verletzt, beziehungsweise ist krank geworden. Und dann gibt es drei Sachen, die da interessant sind. Einmal bei der Szene auf dem Flugfeld, wo sie das Flugzeug sabotieren, damit die Nazis das nicht, The Ark, also die Lade nicht damit wegtransportieren können. Das war halt ein richtiges Flugzeug, und an einer Stelle ist das Ford auch wohl über den, ich glaube, den Fuß gefahren, wo er sich glaube ich, auch da stark verletzt hat. Aber um halt die Sache nicht weiter rauszuzögern, hat er einfach nur sich den Fuß stramm verbinden lassen und dann hat weitergedreht. Während der LKW jagt, wo er dann halt mit dem Pferd den LKW verfolgt. Und dann den Jagd. Ist halt an einer Szene auch so, dass er sich unter dem fahrenden LKW halt langhangelt und sich dann mit seiner Peitsche einhakt und dann einige Zeit hinter dem LKW hergeschliffen wird. Mhm. Auch das hat teilweise Ford selber gemacht und hat sich dabei wohl auch mehrere Rippen gebrochen. Dafür gibt's Stuntsmans, oder? Ja, aber gut, zumindest für die Nahaufnahmen ist das halt dann manchmal auch nötig gewesen. Es war eigentlich eine große Kampfszene an einer Szene geplant mit einem Schwertkämpfer, mit so einem riesen Krummsäbel. Und eigentlich war dort eine riesen Kampfszene geplant mit quasi Peitsche gegen Schwert. Das Problem ist nur, dass Ford an dem Tag eine Durchfallerkrankung hatte aufgrund einer Lebensmittelvergiftung. Oh nein. Aber sie haben es versucht zu drehen, aber Ford musste halt alle paar Minuten in seinen Trailer. Oh. Und da kam er dann blass wieder selber raus. Just shoot the sucker. Ja. Also lass mich den Typ doch einfach erschießen. Und das ist dann eigentlich schon eine ziemlich legendäre Szene geworden. Frei nach dem Motto, dieser große Schwertkämpfer mit einem Riesenschwert, der quasi säbelschwingend auf ihn zukommt und Indy zieht einfach seine Knarre und erschießt ihn. Ja, die Szene kennt man ja. Ja. dazu noch, während der Dreharbeiten in Kairo gedreht haben, oder in Tunesien, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich das mit Star Wars da verwechsel. Aber auf jeden Fall hat wohl die ganze Crew mehr oder weniger regelmäßig an Lebensmittelvergiftung gelitten. Oh. Bis auf Steven Spielberg. Und das heißt, der hat wahrscheinlich sein eigenes Essen dabei gehabt die ganze Zeit. Richtig, er hat sich wohl angeblich die ganze Zeit mit Nudeln aus der Dose ernährt. Ah, habe ich mir schon gedacht. Ja, sagen wir mal so. Warum auch nicht? Oh, ja. Weil es eklig ist. Ich weiß, aber kommt auf die Nudeln an. Aber die haben ja nicht so lange gedreht. Wenn du überlegst, das hätte jetzt hier der Regisseur von Herr der Ringe gemacht über die 3 Jahre lang, wäre was anderes gewesen. Ja, das stimmt. Ja, also so lange hat es auch nicht. Dann zu dem, was du eben gesagt hast, Erster, das mit dem U-Boot, was ich hier gerade noch lese. Ich lese es einfach mal hier vor. Der Film spielt im Jahr 1936. Einige der gezeigten Waffen und Uniformen der Nazis gab es in diesem Jahr noch nicht. Ebenso waren U-Boote und der Nurflügelbomber, also das Flugzeug, was man gesehen hat, noch nicht in Serienreife. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nazis im Mittelmeer ein U-Boot hatten, war... Gegen Prototypen, das waren nur Prototypen, das war normal. Das war Prototypenfahrt, ja. Das war ja auch... Prototypenfahrt, ja, ja klar, die wird natürlich genutzt, um die Bundeslade von A nach B zu transportieren. Muss auch mal probiert werden. Ja, ja. Ja. Und der Film hatte ein Budget von 18 Millionen Dollar. Oh, das ist aber wenig. Im heutigen Sinn. Und spielte am Startwochenende alleine 8,3 Millionen ein, nur am Startwochenende. Okay. Also war es ein finanzieller Erfolg? Ja, das wohl. Das Interessante ist auch, dass am Anfang, obwohl das Skript wohl mit eins der besten war, das zu der Zeit rumging in Hollywood, keine Produktionsfirma den Film drehen wollte. Ach echt? Und erst Paramount sich dann dazu entschieden hat, ihm die Chance zu geben. Das Problem ist, weil das Skript hatte halt George Lucas geschrieben für den Film. Das war ein Problem, und, okay. Heute wäre das, glaube ich... Nee, das war nach Star Wars. Das ist nicht das Problem. Ja gut, aber dann nach Teil 1. Aber die Bedingungen, die Lucas ausgehandelt hat, waren halt extrem. Die da so hat er... Lass mich eben überlegen. Ich hatte es mir eben heute Mittag gelesen. Dass er bis zu einem Paramount bekommt, bis zu einem bestimmten Anzahl an Geld, das sie einspielen, den normalen Satz, und danach kriegt Spielberg 50% von allem. Wow! Das ist relativ schnell, denke ich mal, hinterher passiert, oder? Könnte ich mir vorstellen, ja. Auf jeden Fall hat Lucas meine ich. Nee, ich wollte gerade sagen, Lucas, ja. Lucas sich damit mal wieder eine goldene Nase verdient. Wie er von bei Star Wars das hingekriegt hat. Also da, was das angeht, hatte der Mann ein Händchen. Oh, der müsste, also die haben jetzt, glaube ich, beide, drehen die nicht mehr, ne? Die haben jetzt beide auch sich zurückgezogen. Doch. Nein, Spielberg dreht noch. Aber Lucas hat aufgehört. Lucas hat aufgehört, ja. Aber Spielberg dreht noch. Und es ist in Vorbereitung ein 5. Teil. Aber der das habe ich auch gesehen. Aber der 4. war doch wohl der schlechteste. Der war... Ja, der 4. hat viele, viele Probleme. Ich mag ihn wahrscheinlich noch am ehesten im Vergleich zu den meisten, weil ich da viele Anspielungen finde auf sowohl die Filme als auch die Bücher als auch die Computerspiele, die aber wahrscheinlich nicht jedem auffallen. Wie, im 5. Teil, ach so, zu den Computerspielen Indiana Jones. Nein, also in dem 4. Teil, den die meisten nicht mögen. Ach so, okay. Mhm. Finde ich halt einige Anspielungen, wie zum Beispiel das Ende, was ja viele überhaupt nicht mögen, mit dem, das spoilere ich jetzt einfach mal, mit dem UFO. UFO? Ja, im 4. Teil geht es um Außerirdische. Gut, dass ich den nicht gesehen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn man die Serie auch nur von den Filmen kennt, ist das schon ein ziemlicher Stilbruch. Wenn man die Computerspiele und die Bücher gelesen hat, ist es nicht mehr ganz so krass, weil er hat doch in der Zwischenzeit einiges an auch abstrusen Abenteuern erlebt. Und die Szene am Ende im Innern des Raumschiffs, eine von den Sowjets bleibt dann halt da, weil die halt das Wissen der Außerirdischen aufsammeln will. Und von der Art der Inszenierung hat mich das dann sehr stark an das Ende des Computerspiels und der Schatz von Atlantis erinnert, mit der Göttermaschine. Gut, aber wenn ich jetzt, wenn du sagst Außerirdische und dann hast du ja gerade von Quelle der Seelen mit R2-D2 und C3PO gesprochen. Wir sind ja, ich habe ja zwischenzeitlich, ja, danke, Dritte, das Bild aufgemacht. Dann ist das bei ja damals schon festgelegt, dass die mit Außerirdischen zu tun haben, ne? Ja, wobei ich eher glaube, dass es ein Gag ist. nein, sagen wir mal so, ich weiß, das war der Kristallschädel oder was hast du? Ja, ne? Ja. Da war meine Frau mit einer Freundin von ihr im Kino und die kam nach Hause damals und hat gesagt, das war der schlechteste Film, den die je gesehen haben. Okay, das ist vernichtend. Ja, wie gesagt, der Film hat einige Probleme, was die Story angeht. Und auch manche Szenen. Wie gesagt, für mich sind die Anspielungen, die ihn so ein bisschen rausreißen, die ich aber halt auch dann erkenne und dann vielleicht die meisten anderen nicht erkennen. Vor allem, ich habe ja die Filme auch einige Male gesehen, wie ich schon von mir gegeben habe. Das heißt, mir fällt dann vielleicht auch etwas, das eine oder andere auf, was jemand, der nur die Filme kennt, aber die nur ein paar Mal gesehen hat, vielleicht nicht auffällt. Okay. Bist du mit deinen Sachen durch? Zweiter? Wenn ich wollte, könnte ich noch mehr finden. Ja gut, aber... Aber ich glaube, wir können hier auch mal einen Schluss machen. Das war jetzt, sage ich mal, grob das Leben des Dr. Henry Joneses, genannt Indiana Jones. Wie gesagt, der Name Indiana, weil der Hund... Der Indiana Hund heißt der Indiana. Hund. Okay. Okay. So, Indiana Jones ist hinter uns. Das war diesmal eine fiktive Figur, die wir für Ach, den netten Podcast, gepottwichtelt haben. Ich hoffe, wir waren nicht zu blöd. Ihr sendet dieses hier. Wir bedanken uns. Uns hat Spaß gemacht. Ich musste mich zum ersten Mal nicht vorbereiten auf unseren Podcast. Das hat der Zweite gemacht. Und ja, bei mir ist es immer eine Freude, über Indiana Jones zu reden. Ja, du sagst mir seit 7 Jahren, ich soll endlich mal Indiana Jones gucken und wir sollen mal eine Folge besprechen. Ja, zu genau. Recht. Gut, ich bedanke mich, ich verabschiede mich hiermit und ich freue mich auf unsere Bewichtelfolge. Und jetzt sagt ihr Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wurscht gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Pottwichteln. Pottwichteln.com. Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Labercast. Pottwichteln. .com. Lecker, lecker, lecker, lecker, lecker, lecker. Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.